wieder mal nehmen wir auf. Mein Name ist Paul Chapman, auch bekannt als der allmächtige Gubazilla. Und die Leute, die heute mit mir aufnehmen, sind Tim und Henrik und Becker. Juhu, alle da. Die 30. Folge Humoralpartner. Ist das nicht schön? Das ist immer gut, diese Zählung, die ungefähr manchmal stimmt. Aber ein kleines Jubiläum, und man muss bedenken, wir denken zurück, vor einem Jahr fast, war die 20. Folge, das war die letzte Folge mit Henning, ja, bevor er nach Japan ging. Und jetzt ist er bald wieder da, das heißt, die 30. ist die letzte Folge mit Becker. Und tschüss. Und sie ist schon ganz happy, sie sieht so glücklich aus. Sie hat ein ganzes Jahr Henning würdig vertreten, und heute macht sie dann auch den würdigen Abgang. Nie oder wieder jemand perfekt. Hat noch irgendwo ein Ding rumliegen, was 5 Eingänge hat. Wenn uns das jemand schicken möchte, kann das gerne machen, aber sonst... Also wir meinen Mixer. Ja, so ein Mixer. Ja. Ja, aber ich... Nein, das ist natürlich ein Zu Witz gewesen. Zu den Sex-Tipps kommen wir noch später, oder? Ja, genau. Das ist ein Witz gewesen. Natürlich ist es die letzte Folge mit Henrik. Also ich werde jetzt mich verabschieden. Ich gehe von jetzt an nur noch in die Produktion und werde die Folgen schneiden. Aber weil Becker und Henning beide so beliebt sind, aber bei mir ist, glaube ich, die Pro- und Con-Liste ungefähr gleich groß, kann ich jetzt einfach abhauen. Und da wird auch keiner eine größere Träne nachweinen. Man könnte ja mal so eine destruktive Umfrage starten bei Facebook. So, welche ist der unbeliebteste Moderator? Oder ja, deswegen, weil wir das ja nicht machen wollen. Genau. Ich finde, wir können noch mehr Statistiken immer zu jeder Folge bringen. So, das ist die erste Folge, wo das und das und das passiert. Wir müssen mal eine Folge machen, wo ich nicht dabei bin. Dann können wir sagen, das ist die erste Folge, wo ich nicht dabei bin. Ja, oder eine Folge, wo ich nicht dabei bin. Können wir auch machen, das ist die erste Folge. Wir machen eine Folge, wo wir beide nicht dabei sind. Krass. Und wart Henning ihr beide immer dabei? Uns. Ja. Das ist ja verrückt. Deswegen ist ja auch die verlorene Folge nicht mehr online gestellt worden, weil das war die einzige Folge, wo Roger und ich nicht dabei waren. Ja, stimmt. Das war gut. Naja, wir haben ganz gerade alleine aufgenommen. Die hat den imaginären Freund. Die hat Dvorak, der Hund, alleine aufgenommen. Die hat Dvorak, der Hund, gefressen. Mit meinen Hausaufgaben zusammen. Und meiner Kojiki-Übersetzung. Und ja, ich war die letzten 10 Tage zu Hause und habe Dachböden ausgeräumt, da mein Vater wegzieht. Jetzt sind wir komplett, wir cutten alle Teils zu dem Norden. Schrecklich. Und ich habe, ja, das ist doch schön. Kein schlechtes Wetter, nie wieder schlechtes Wetter. Hier im Süden der Sommer, der lacht uns durchs Fenster. Der lacht uns aus durchs Fenster. Ja. Ja, das war auf jeden Fall sehr gut. Ich habe nicht nur einen und auch nicht zwei, sondern 3 Dachböden leergeräumt und habe diverse Dinge gefunden, die ich jetzt hier, die wir heute präsentieren können für die Folge. Super. Das war auf jeden Fall sehr angenehm. Ich hatte schöne Bahnfahrten mit dicken Kindern, die neben mir saßen und jeder seine eigene Packung mit 30 Wiener Würstchen hatte, die er gegessen hat. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass es so große Würstchenpackungen gibt. Und hin und wieder haben sie es kommentiert. Also die haben auch laut Bushido gehört über ihr Handy. Ja, und ist doch haben gut. Das aber, ja, das fand ich eigentlich ganz gut, aber die Qualität war scheiße, da sie das nicht über die Lautsprecher des Handys gehört haben, sondern über ganz laut gestelltes Handy über die Kopfhörerlautsprecher. Ja, ja, das ist gut. Wie man das ja macht als cooles, dickes Kind. Bushido ist ja der Würstchen-Soundtrack, der offizielle. Ja, und deswegen haben die auch zwischendurch mal wieder gesagt, wenn die sich gestritten haben, dann haben die immer sich angedroht, gegenseitig sich diese Würstchen in den Arsch zu schieben. Das war nicht so appetitlich. Und dann hatte noch jeder eine eigene Schachtel Pringles und die hatten einen Trolley dabei, so einen kleinen, der auch Handgepäck ist, der komplett voll war mit Essen. Wirklich? Der war komplett voll mit Chupa Chups, Lutschern zur Hälfte und die andere Hälfte haben halt diese Würstchen ausgemacht. Da denkt man natürlich, dass sie jetzt so richtig fett waren, aber es waren einfach nur so neureiche, dicke Kinder, also so ungefähr ein bisschen dicker als ich, also nicht so richtig fett, aber... ein bisschen dicker. Wo bist du denn dick? Ja, am Bauch zum Beispiel, ja, genau. Wo Leute so normalerweise dick sind. Am Ohrläppchen bist du dick, erzähl doch keinen so Quatsch. So wülstig. Diese ekligen Ohrläppchen. Ja, auf jeden Fall die. Und dann haben die immer noch zwischendurch das WLAN von ihrem Vater haben wollen, der hinter ihnen saß. Oh Gott, der Arme. Ach, das waren alles WLAN. Geschwister? Das waren Geschwisterkinder. Oh, okay. Vielleicht, ich weiß es nicht. Der eine sah ein bisschen adoptiert aus. Ja. Sonst ist nicht so viel passiert. Bei mir auf jeden Fall. Auf deinen Reisen. Auf meinen Reisen. Doch, ich habe meine Familienfeier gehabt. Das war auch sehr schön. Mein Vater hat seine Abschiedsparty gemacht und das war ein bisschen traurig und ein bisschen schön. Oh. Ich habe ganz viel Aquavit getrunken. War das der traurige Teil, oder? Das war der traurige Teil. Was ist Aquavit? So Wasser. So ein Kümmel. so Wasser, was man trinkt, um besser verdauen zu können. Genau, weil das Buffet war nämlich Das kann man sowohl als Aperitif, als auch als Digestif, als auch während des Essens trinken. Es war ein schönes Buffet, das war nämlich alles von Grill. Es gab für Vegetarier genau eine Sache, die von diesem Buffet essen konnten, das war der Kartoffelsalat. Nee, da war auch Fleisch drin. Das war der griechische Salat, da war kein Fleisch drin. Und dafür gab es dann so verschiedene Nackensteaks und Hähnchen, Curry-Sticks und noch drei oder vier andere Sorten Fleisch und Wurst. Und abends habe ich um 12 Uhr bin ich nochmal zum Buffet gegangen und habe den, der das veranstaltet hat, getroffen am Buffet. Der hat sich auch gerade eine Bratwurst geholt. Da habe ich mir auch eine Bratwurst geholt und dann war es echt so ein richtig schönes Männergespräch. Das war so, moin, moin, jetzt ist die richtige Zeit, ne? Yo. Senf? Yo. Und hat er mir Senf draufgepackt. Sehr gut. Habt ihr auch Bushido dazu gehört? Nein. Aber im Herzen. Habt ihr Bushido gehört? Zur Wurst. Das hören wir immer im Herzen. Nee, ich höre die ganze Zeit im Herzen, ehrlich gesagt, im Moment die hier Caught in the Act, Love is Everywhere. Das hört nicht auf. Wir haben nämlich, während wir halt diese ganzen Sachen rausgeworfen haben an unserem Dachboden, haben wir quasi unsere Kindheit in den 90ern weggeschmissen, auf den Müll gebracht. Und dazu haben wir dann aber auch komplett Bravo-Hits gehört und ganz viel 90er-Boygroups. Dann war es nicht so schwer, sich zu verabschieden. Ganz ehrlich, ich war mal auf einer Autogrammstunde mit Caught in the Act. Da war ich in der zweiten Klasse. Wir waren damals dein fester Schwarm von Caught in the Act. Der nicht schwule Benjamin Boyce. Aber hast du gesehen, wie der tanzt in dem Video? Ich bin echt awesome. extrem geschockt, dass der nicht schwul ist. Weil so viel Hüftschwung und sich über seinen Körper fassen und mit oben ohne und eingeölt sein, das geht auf keine Kuhhaut. Ja, in der zweiten Klasse ist einem das relativ egal. Ja, also der Pasovic ist auch mein Lieblings-Actor in Caught in the Act, weil er Flickflack kann. Und das gehört zu jeder guten Boygroup dazu in den 90ern. Dass einer Flickflack kann, ja. Und das wird dann auch in jedem Video gefeatured. Einer, der nicht so gut aussieht, aber singt. Und dann der Bassi, ja, gell. Nach rechts gehen können und mit den Händen klatschen und einer muss Flickflack können. Und welcher war der Schwule? Eloy? Ja, Eloy de Jong. Ja, und der war ja... Von Boyzone zusammen. Boyzone, genau. Gott hab ihn selig. Ja. Stimmt. Ja. Willkommen zu unserem 90er-Jahre-Podcast. Ja. Aber zum Thema 90er-Jahre können wir auch noch aus der Fantasiewelt der J.I. erzählen. Der haben wir nämlich, das muss ich vielleicht den Leuten hier mitteilen, für Leute, die es auch jetzt nicht wissen, die nicht in den 90ern gelebt haben. Wrestling ist nicht echt. Ach so. Also das ist eher so wie gute Zeiten, schlechte Zeiten für Männer. So Storyline und man verprügelt sich halt. Und es gibt so Rivalitäten. Genau. Mhm. Also so ungefähr wie StarCraft in Korea. Das ist ungefähr. Ja auch vorher abgesprochen, wer gewinnt. Genau so. Und es geht ja nur um die Leute, die das spielen und dann in Trash-Talk machen zwischen den Runden. Und die heißen auch oft Jong. Ja. Wie bei Boyzone, oder? Sita. Caught in the Act. Und was 90er-mäßig wir auch noch gemacht haben, wir haben einen Abend komplett alle Staffeln Hugo und alle Staffeln Bravo TV geschaut. Auf den YouTubes. Also die YouTube-Staffeln, das heißt so Ausschnitte aus den Videos, bis man keine neuen mehr gefunden hat. Und sehr gut. Kannst du jetzt Hugo im Traum spielen? Ich weiß, also ich mag diese... Welches ist dein Lieblingsspiel? Das Lieblingsspiel ist auf jeden Fall das Tauchen durch dieses, wenn man da so links und rechts muss, weil da ist sowohl 8 ist sowohl zum Auftauchen als auch zum Abtauchen. Und ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Und man kann also um Luft holen, man hat zwar 3 Leben, aber wenn man keine Luft mehr hat, dann stirbt man. Und deswswegen muss man auf 8 drücken, um auf- oder abzutauchen. Aber H2O macht Hugo doch froh. Genau, das sagt er nämlich. H2O macht Hugo froh. Und ich mag ja am liebsten diese Musik oder diese akustische Untermalung von Hugo, wenn das immer nur so ist. 4, 4, 4, 4, 4. Dü, dü, dü, dü, 5. Dü, dü, dü, nein, drück 5, 5, 5. Dü, dü, dü, dü, dü. Ja, ich finde es auch schön, dass die Moderatorin immer gebrüllt hat, drück doch was. Und man hört die ganze Zeit im Grund. Sie drücken das, genau deswegen. Ja. Man hört immer nur dü, dü, dü, dü, dü. Und dann sagt sie, Mann, vertrau mir doch mal. Ich will dir doch nichts Böses, aber... Ich glaube, sie ist doch von Hexana angestellt. Ja, ich denke auch, dass sie eine der Schergen Hexanas ist. Wer ist Hexana? Hexana ist die Hexe, die Hugo und Hugos Frau und seine Kinder Die schöne, wunderschöne Frau. Die Hexana. Die genau zwei Frames den Mund animiert hat. Die Hexe Hexana. Ja. Die Frau von Hugo sieht aus so. wie... Heißt die Frau von Hugo Hugina? Ich glaube, die heißt wirklich irgendwie so. Ja. Hugo, hier sind wir. Hier. Schau nur, wen ich zu Besuch habe. Vielleicht bringe ich Ihnen ein paar Kunststückchen bei. Ich weiß, dass Hugo war am PC eins der wenigen Spiele, wo man auch ohne Soundkarte das hören konnte, weil wir hatten das so gemacht, dass man über den Speaker diese Sprachausgabe hatte. Und das war dann der schlechteste Sound der Welt. Nichts ist so schön wie Sprachausgabe über den PC-Speaker. Ja. Dass ich das nicht durchgesetzt hat. Ja. Das lief ja auch auf CGA, ja, vielleicht. Und bei der Gelegenheit haben wir uns ja auch daran erinnert, dass es früher, was es heute leider nicht mehr so viel gibt, immer ganz viel Werbespiel-Adventures gab. Und auch zum Beispiel hier Tony's Adventure in, wie hieß das? Das war ja ein Jump'n'Run. Ja, das war ein Jump'n'Run. Aber gut in war zum Beispiel das Telekommando. Ja, und das oder Telekommando 2. Das Telekommando 2 von der Telekom oder Dunkle Schatten und Dunkle Schatten 2. Das waren Spiele gegen rechts. Und das Beefy Adventure. Beefy Adventure. Beefy 2 ja. Fast 4 You. Und ich finde es gut, dass das Kellogg-Spiel in Reutlingen entwickelt wurde. Ja, ja. Das da ist war hier auch nebenan sozusagen. Flabbergastet war ich da, als ich das erfahren habe. Das boggelte unser Mind. Hast du die nie gespielt? Ich weiß nicht, über was ihr hier redet. Gab es bei euch keine Kelloggs zu Hause? Dürftet ihr nur so nur der ganz Cracker besonders, ist. An besonderen Tagen gab es Kelloggs. Wir waren doch arm. Kelloggs-Tage waren noch seltener als die Nutella-Tage. Die Kelloggs-Tage. Einmal in der Woche dürfen wir was Süßes haben. Mhm. Und es war meistens ein Ü-Ei. Ja, dann musst du dich nicht wundern, dass du heute kein Karies hattest beim Zahnarzt. Ist doch schön. Ja, selber schuld. Ich freue mich doch jetzt darüber. Jetzt macht mir das doch nicht so madig. Nee, ist doch auch super. Wir freuen uns alle mit dir. Gut. Becker war nämlich heute zum ersten Mal seit 14 gestern. Jahren oder so. Nee, gestern. Beim Zahnarzt. Seit 13 Jahren. Ah. Ich hatte so Angst davor, dass ich nicht hingehen wollte. Und ich hatte Angst, dass man mich ganz doll ausschimpft, wenn ich da hinkomme. Und dann hat sie nur so ein paar Sachen festgestellt, die mir selber schon klar waren. Aber nicht Karies zum Beispiel. Und ich hatte voll Angst, dass mir alle Zähne gezogen werden mussten und dass ich am Ende mit einem vollständigen Gebiss da rauslaufe. Aber nö, es war alles gut. Aber das wäre cool, dann könntest du dir nämlich so Goldzähne machen. So Goldzähne? Nee. Was, wenn deine Krankenkasse den Podcast hört? Dann sage ich zu ihnen, vielen Dank für die großzügige Unterstützung. Ach, das ist jetzt ja auch okay. Wenn nichts war, dann ist es nicht so schlimm. Aber sie hat da nochmal Glück gehabt. Wenn jetzt was gewesen wäre, hätten die sagen können, nö, bezahlen wir nicht. Schneiden das ganz alles raus. Ja, danke. Wie immer schneiden wir alles raus. Ja, gibt es Ursprungsnamen zu verteilen? Ah ja, Moment. Ich habe auch Ursprungsnamen. Nice. Dann habe ich einen Meisenknödel. In meinem Dokument steht... Wir werden heute gesponsert von Beckers Meisenknödel. Selbst gemacht. Heute gesponsert von Vitakraft. Lass ich bitte auch ein bisschen was nehmen, wenn ich jetzt was vorlesen möchte von den Ursprungsnamen. Es ist besser, erstmal dieses große Stück Meisenknödel ins Gesicht zu in den Mund zu stecken. Ich esse auch ein Stück Meisenknödel. Die sind weder süß noch herzhaft noch gut noch schlecht. Ich weiß nicht, was ist es. Also ich kann das vorbehaltlos empfehlen für den eigenen Hund. Mhm. So stellt man sich vor, dass Meisenknödel schmeckt. Jetzt habe ich Durst. Ich habe zumindest aus der Folge mit der Knisterschokolade gelernt. Und dass es ganz gut klingt, wenn wir ins Mikrofon essen. Das ist am beliebtesten. Direkt nach Fritz perfekt. Genau. Wow. Also Ursprungsnamen. Auf geht's. Pierre aus Dresden ist... Und er hat auch gleichzeitig noch einen mitbestellt für Roy aus Döbra. Was? Es ist wahrscheinlich auch in der Nähe von Dresden. Ohne Vorurteile haben zu wollen. Roy? Vielleicht. Das hat uns nicht geschockt. Das ist gar nicht so lustig. Ich weiß. Ich finde das cool. Der heißt. Das klingt sehr aztekisch. Wie heißt er nochmal? Rio Raro. Roy Rio Raro. Ja, das war ein cooler Name. Das ist auch, ja, ich habe auch darauf geachtet, dass da darf auf jeden nicht Fall nach China Groß und Y drin vorkommen. Ich darf nicht nach China auswandern. Leo Lado? Aus, wo kommt er? Aus Döbra. Döbla. Ja. Mike von der Paintball-Bezirkslieder, Liga. Ist Samaman. Oh. Und sein Bruder Carsten, also Carsten mit C, ist. Also Spucksamen. Roy. Hört auf. Ich muss mich konzentrieren, wenn ich diese Namen vorlese und ihr dürft mich nicht immer zum Lachen bringen. Ich bin heute nah am Lachen gebaut. Sein Name, sein Bruder Carsten ist Toshu Uulu. Mit 3 U. Toshu Uulu. Ja. Denise van Facebook, also ich weiß nicht, aus welcher Stadt sie kommt, weil sie hat ja nur Henning und Becker und Roger befreundet. Mhm. Und wir können das nicht sehen, Tim und ich, weil sie uns nicht befreundet hat. Da sieht man schon, wer die beliebteren Podcasts sind. Da sieht man schon, wer als erstes raus kann, wenn Henning nicht mehr da ist, wenn Henning wieder da ist. Naja, auf jeden Fall, Denise van Facebook ist nun no Fieber. Und dann hat uns geschrieben über E-Mail Indra aus Bremen. Sie ist genau wie alle hier im Podcast auch ein Werder-Fan. Und sie ist nun Yo, Mann. Tim? Ja? Was ist grün und stinkt nach Fisch? Hertha. Gute Antwort. Eike aus Köln haben ich wir letztes Mal. Du meinst Cthulhu. Das auch. Hm. Und Cthulhu. Eike aus Köln haben wir letztes Mal vergessen. Der hat uns über Facebook PM gemessaged. Ja. Und möchte jetzt einen Namen haben und ist nun Icello. Icello. Ja. Icello. Jetzt nur noch mal einmal Tim. Icello. Super, genau. Weil er vergessen wurde. Alle, die jetzt vergessen werden, müssen von allen gesagt werden. Oh, das ist eine sehr gute neue Regel. Das ist eine Scheißregel. dann Daniela. Die hat uns auch eine E-Mail geschrieben über so viele. Harry Potter. Das kommt nachher noch. Bekommt auch einen Namen und zwar Harry Leschu Potter. Leschu Eli. Ich sollte mal besser verteilen, dass nicht alle Schnalzlaute aufeinander kommen. Irgendwann habe ich einen Knoten in der Zunge. Das heißt nur. U-I. Okay, danke. Ich mache jetzt einfach immer so, wenn geschnalzt werden muss, also ein Zeichen mit der Hand und dann schnalzt die. Dann machen wir es lieber nicht. Aber das müsst ihr gar nicht mehr, weil jetzt kommen keine Schnalzlaute mehr. Jetzt kommen nur noch 2 Schar. Ursprungsnamen ja. Von Twitter. Denn Ed Horstibär wollte auch einen Ursprungsnamen haben. Und Ed Horstibär und seine und seine Tochter Ronja sind nun die Räubertochter. Nein, die Horstibär-Tochter. Ronja, die Horstibär-Tochter. Die Erdhorst-Bär-Tochter. Warum ist das denn heute alles so lustig? Weil ihr albern seid. Habt ihr nicht genug geschlafen? Ich habe ja irgendwie 12 Stunden geschlafen. Ich habe die letzten Nächte so viel geschlafen, das ist unglaublich, dass, weil ich in Delmenhorst so wenig geschlafen habe. Holt sich der Körper alles zurück. Der Körper ist so gut gemacht von Gott. Ja, hat er echt super gemacht. Da muss man, wenn man einmal ganz viel Schlaf verpasst hat, ganz viel nachholen. Mhm. Wenn man aus Versehen auf seinem Arm einschläft, weil es technisch kein Problem ist, dann tut es ganz lange weh. Ja. Danke super Gott. Super gemacht. Danke. Ja, Horsti Bär und seine Tochter Ronja sind nun... Horsti Bär? Nein. Und... Und wer ist das was? Das passt eigentlich ganz gut. Ja, ich weiß. Ich habe darauf geachtet, dass die Ursprungsnamen sich ein wenig ähnlich sind, weil sie ja verwandt sind. Ja. Und wer ist was? Ja, in der Reihenfolge. Horsti Bär ist und Ronja ist. Okay. Woo. Okay. Ursprungsnamen geschafft. Hier, nice. Das ist übrigens dein Abschiedsgeschenk, Becker. Ein ironisches Abschiedsgeschenk. Das ist eine Dose, die ich gefunden habe. Beim Ausräumen unseres Hauswirtschaftsraumes. Darf ich es aufmachen? Ja. Es ist auch nichts Angeschimmeltes da. Wenn du es schaffst, du musst ganz da ziehen. Das war schon richtig rum. Soll ich aufmachen? Das ist ein Witz, das ist eine Dose, die zugeleimt ist. Da drin ist ein schmutziges Tempo. Nein. Guck, das ist ganz toll. Ich verkaufe das dann auf Twitter. Auf Ebay. Ich dachte, das ist ein Geschenk. Was ist das denn? Das ist eine Kiste mit Glasaugen. Ja, warum? Das ist die schlimme Augenkiste. Die schlimme Augenkiste. Was ist das hier? Ja, ich finde das schön, dass das so Augen sind. Die sind Glasaugen, die ganz viel geplatzte Adern haben. Ja, aber Glasaugen, die Geschichte dazu ist, das sind ungetragene Glasaugen. Ich habe in meiner Schulzeit noch schöner. Mit 14 ein Praktikum gemacht beim Glasaugenmacher. Oh, wer kennt das und da habe ich diese Glasaugen am Ende mitgenommen. Und es werden halt so ganz viele angefertigt, die dann so als Anpassobjekte erstmal da rumliegen. Mhm. Und dann wird halt gesagt, du hast ein Auge hast du ja noch, da sind ganz viele Adern drin geplatzt, deswegen wird dir dein zweites so angepasst, dass dir auch Adern geplatzt sind. So ähnlich wie als ich beim Zahnarzt war und meine neuen Zähne bekommen hatte, wo die meinten, nee, gelber, als sie die Farbe angepasst haben. Es ist ähnlich schön. Aber die hast du nicht selber gemacht? Nein, die habe ich nicht selber gemacht. Aber sie ist ein tolles Objekt, wenn du zum Beispiel einen lebensechten Teddybären mit etwas menschlicheren Augen haben möchtest. Deswegen werde ich die auf Twitter auch verkaufen. Auf Shopping-Plattform Twitter werde ich die alle verkaufen. Nein, bei eBay. Schön, ne? Die sehen schon eklig aus. Wieso drehst du die alle um, Becker? Ich gucke, ob da noch echte Augen dahinter sind. Ach so. Ich dachte, du willst nicht, dass sie dich anschauen. Ja, was den Hörer vielleicht... Haben das deine Eltern immer rausgeholt, wenn ihr nachts Albträume hattet oder sowas, als zusätzliche Strafe? Nee, da sind wir ja schon mal barfuß ins Bett gekommen. Aber mit den Glasaugen finde ich auch sehr interessant. Das wissen vielleicht auch die meisten Hörer nicht, die jetzt nicht selber ein Glasauge haben. Im Film sieht man ja immer so, dass ein Glasauge so rausgehauen wird und dann rollt es über den Boden, weil das so eine Kugel ist. Aber das sind überhaupt keine Kugeln, das sind eher so Scheiben. Also immer wenn ihr das seht, dann könnt ihr Bullshit rufen im Kino und rausgehen. Erde. Wenn das wieder bei Fluch der Karibik passiert oder so. Krass, aber vielleicht, da waren die ja noch aus Holz bei Fluch der Karibik. Ja. Das ist halt schlimm wegen den Splittern, aber. Ja, stimmt. Das war immer lackiert und so. Ja. Ja. Ja, das war's. Das war's. Mit ja, diesem schön, Aspekt. Schön, dass wir nicht immer wieder denselben Witz machen. Ich habe gesagt, mit diesem Aspekt der Sendung. Und du, es ist auch nicht gut, wenn man immer sagt, das muss man immer denselben Witz machen. Dann merkt man, das ist nämlich auch gehört derselbe dazu. Witz. Ich kann einen schönen Witz machen. Ja, mach einen Witz. Der ständige Blick auf unseren Mangel verstellt uns den Blick auf unseren Reichtum. Ja, schön wär's. Fertig. Ja. Ja. Das kommt aus? Aus Pierre Frank. F-R-A-N-C-K-H. Frank. Es kommt aus Kontoauszüge richtig interpretieren, das Buch. Oh, das war schön. Erfolgreich wünschen. Ist das so wie, ich schenke dir ein Buch zu deinem Geburtstag, Fritzchen. Was hättest du gern? Ein Sparbuch. Verdammt. Ja. Nee, aber apropos Bücher, genau. Und die eben genannte Daniela, oder war das... War das nicht Indra? Indra. Ja, nee, das war... War das Denise? Nee, Daniela. Nicht Denise von Facebook. Daniela. Aber Denise hat doch gepostet das eine Video, oder? Mhm. Von Harun Yahya und seinen interessant geschminkten Damen, die über Evolutionstheorie reden. Das war auch sehr gut. Also wer das noch nicht gesehen hat, habe ich, das kann man sich anschauen. Ich, also ich geleitet auf der Homepage. Ich fand das ganz komisch, weil einige waren ja so geschminkt, also die waren ja wirklich so extrem... So explodiert. Explodiert geschminkt, dass es so aussah wie Satire. Ja. Und die sahen ein bisschen gruselig aus und andere sahen total hot aus, ne? Also schon. Unbedingt, ja. Also jetzt würde ich es mir auch angucken. Also, ja, es ist wirklich sehr gut. Was mich gewundert hat, war, dass die zwar alle türkische Namen haben, aber eher so russischen Akzent gehabt haben. Mhm. Das fand ich auch. Und die haben alle ein bisschen komisch gesprochen, aber dann doch wieder so, als hätten sie alle Texte auswendig gelernt. Ja. Was sie auch sicherlich haben. Ist ein bisschen komisch. Ich könnte gar nicht so viel auswendig lernen. Nee. Jedenfalls nicht über so Fantasie wie Evolutionstheorie. Ja. Das ist nämlich ein Irrglaube, das widerspricht den Gesetzen der Biologie. Der Biologie. Wurde gesagt. Aber ich empfehle selber zu gucken. Und die Daniela hat uns ja auch geschrieben. Sie hat uns geschrieben, sie hat ein Buch gefunden. Ah, Mist. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf die UB-Seite Tübingen. Tübingen, UB. So, da, Universitätsbibliothek. Ach, dafür steht das. Nein, sie schreibt anscheinend, sie beschäftigt sich vielleicht, wenn ich die E-Mail richtig in Erinnerung habe, auch so mit C.G. Jung und Archetypen und bla bla. Und hat dabei ein Buch gefunden, toll, jetzt habe ich natürlich das Tab wieder geändert, aus dem Burmeier Verlag in ihrer Universitätsbibliothek, die Marke Harry Potter, eine Auslegung im Sinne von C.G. Jung, ein Erfolg der Archetypen von Monika Hauff. Und hat gesagt, dass es sehr lustig sei und deswegen habe ich auch geguckt, ob wir das vielleicht auch haben in unserem Bibliothekskatalog. Und siehe da, als ich Harry Potter eingegeben habe, also als ich das richtig eingegeben habe, ich habe mich hier gerade verschrieben, kamen ein paar Treffer. Und wir haben extrem viele komische Bücher über Harry Potter. Damit wollte ich erstmal anfangen. Wir haben zum Beispiel, der erste Treffer ist Die geheime Botschaft der Joanne K. Rowling, ein Schlüssel zu Harry Potter von Lorenzo Ravagli. Das hört sich schon mal gut an. Ja, Kulturphänomen Harry Potter, Multiadressiertheit und Internationalität eines nationalen Literatur- und Medienevents. Gender. Die Philosophie bei Harry Potter, Mudbloods und Halfbreeds, Rassismus und Identitätszuschreibung in den Harry Potter-Romanen. Das Phänomen Harry Potter, alles über einen jungen Zauberer, seine Fans und eine magische Erfolgsgeschichte. Und Harry Potter mit H-A-R-I-P-O-T-E-R und die Gefangenen vom Westbalkan oder die Magie in den serbischen und kroatischen Harry Potter-Übersetzungen. Okay, das klingt wirklich interessant. Und Hilfe für Hufflepuffs. Ein kleines Handbuch zu Harry Potter. Ja. Muggles, Hilfe Monsters für Hufflepuff. And Magicians, a literary analysis of the Harry Potter series. Des Zauberlehrlings Künstler Harry Potter als Beispiel für literarische Massenkommunikation in der modernen Mediengesellschaft. Die filmische Umsetzung der Harry Potter Romane. Schlecht. Harry Potter and the Deathly Hallows. Das klingt ja komisch. Deathly Hallows. Das ist ja verrückt. Was mag das sein? Kampf um Aufmerksamkeit, die deutschsprachige Literaturkritik zu Joanne K. Rowlings Harry Potter-Reihe und Martin Walsers Tod eines Kritikers. Wow. Oh, ja, und ja. Es geht was so weiter. Was für eine Ehre für so Martin Walser, auf eine Stufe gestellt zu werden. Ja. Ja, es ist aber unglaublich, wie viele komische Bücher wir wirklich da haben in unserer Bibliothek mit Harry Potter und wie viel, also so oft auch in der akademischen Welt, akademischen Parallelwelt, wieder mit Harry Potter gearbeitet wurde. Naja, sie hat auf jeden Fall, die Frau Haus, ein Buch geschrieben, hier von dem Verlag. Das ist erschienen im die Seite des Verlags, auf der es angezeigt wird, heißt magic-pur.de. Das ist M-A-G-I-C-K, also aufpassen. Mhm. Aber der Verlag heißt eigentlich Bohmeier Verlag. Jetzt habe ich es gefunden. Die Seite steht eigentlich ganz kurz drauf. Bohmeier Verlag. Ja. Okay. Und der hat so eine Esoterik-Sparte und da ist es auch erschienen. Aber durch den Titel ist es wahrscheinlich auch in einigen Universitätsbibliotheken gelandet. Und die Buchbeschreibung ist, die wenigen unter meinen Gesprächspartnern, welche die Bücher bzw. Filme von Harry Potter tatsächlich kennen und sich nicht angesprochen fühlten, begründeten dies damit, dass sie sich laufend an Szenen aus anderen Büchern bzw. Filmen erinnert fühlten. Von der Bibel über verschiedene Märchen und die Gralsgeschichte bis hin zum Krieg der Sterne und Arnold Schwarzeneggers Total Recall. Harry Potter sei schlicht ein Zusammenschnitt solcher zu kräftiger Szenen, sein Erfolg sei somit mit der seiner Vorgänger. Das ist sozusagen die... Stimmt, das ist die Standardbeschreibung. Harry Potter, was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, eine Mischung aus der Bibel und Total Recall, genau. Und dann hat sie gesehen, dann schreibt sie ganz lange, dass halt C.G. Jung, der manchmal Psychologe, den man ja gesehen hat, mit Viggo Mortensen auf dem Film habe ich auch gesehen. A Dangerous Method. Ja, wo er immer Keira Knightley geboxt hat. Hat sie nicht geboxt, hat sie nur vermöbelt. Ja, also halt so ein klein bisschen gestriegelt. Das war weniger als SM als in 50 Shades of Grey auf jeden Fall. Der war ziemlich züchtig für einen Cronenberg-Film. Auf jeden Fall sagte dann halt, dass der C.G. Jung diese Archetypen aufgestellt hat, dass er halt sagt, dass Menschen sozusagen in ihrem Ureigensten immer diese Archetypen haben und sich dazu hingezogen fühlen und begründet das dann halt an ganz vielen literarischen und allen möglichen anderen Quellen. Und sie will das halt auch dann jetzt auf Harry Potter anwenden und schreibt dann auch schon mal, was in dem Buch sozusagen vorkommt, nämlich die Namensgebung und die Farben der vier Häuser von Hogwarts und warum es ausgerechnet vier sein müssen. Denn die Namen der Protagonisten, was sich hinter dem Motto von Hogwarts verbirgt, dem Drachen, den man nicht kitzeln darf. Warum Hagrid ein Riese sein muss, warum eine Gestalt wie Lord Voldemort überhaupt solche Macht erlangen konnte. Das ist eine gute Frage. Und welche Rolle die Religion in den Harry Potter Büchern spielt und warum manche strenggläubige Christen diese Bücher ablehnen. Als Autorin dieses Buches lade ich Sie hiermit zu einer faszinierenden Reise durch die Welt der Magie und der Archetypen ein. Es klingt interessant. Es klingt wie was, ich leih mir ab und zu mal aus der Bücherei so esoterische Bücher aus und lese die dann zur Unterhaltung. Aber das klingt wie eins, was interessant sein kann. Weil das immer ziemlich so so Hit and Miss ist, weil 90% von diesen Büchern sind einfach nur stinklangweilig und nur die, die so total extrem daneben sind, die sind dann lustig. Ja, und dann haben wir ein paar Seiten davon als Auszug hier vorliegen und da fing es zum Beispiel auch so an, nachdem dass es einfach sehr viel auf den ersten Seiten über die Sternzeichen und die Beziehung der einzelnen Charaktere, wann die geboren wurden, zueinander geschrieben wird. Also ganz viel so astrologischer Kram. Ja, Harry Potter ist ja Löwe und deswegen versteht er sich besonders gut mit Blabla, weil die auch das benachbarte Sternzeichen ist natürlich. Und das hat alles J.K. Rowling sich überlegt, als sie diese Bücher geschrieben hat. Harry Potter ist Löwe und ist in Gryffindor. Wäre er jetzt Schlange gewesen, wäre er ein Slytherin gewesen. Schlangenträger meinst du? Nein, Schlange. Schlangenträger. Schlange ist gar kein Sternzeichen. Ich bin ja angewandt. Doch, im Chinesischen schon. Ja. Ja, aber so ungefähr begründen die da wirklich, weil wenn irgendwas nicht mehr reicht, dann gehen die einfach zu den Pyramiden oder in die nordische Mythologie oder irgendwo hin. Freies Assoziieren. Das ist wirklich freies Assoziieren, was man zum Beispiel an dem einen Kapitel dann ganz gut sehen kann. Was willst du das machen mit dem Heiligen Gral? Ja, ich kann das ja einfach mal zusammenfassen, ja, um es da grundsätzlich geht. Also die Autorin bezieht sich in dem Kapitel Der Heilige Gral auf das Buch Harry Potter und der Feuerkelch. Oh. Und dieses Buch tanzt ja ein bisschen aus der Reihe, weil das einzige Buch ist, in dem der Namensgeber des Buches keine richtige Rolle spielt für den Inhalt. Ja, wir erinnern uns am Stein der Weisen. Genau. Da ging das um den Stein der Weisen. Und bei dem zweiten, wie hieß das nochmal, die Kammer des Schreckens, da ging es auch um die Kammer des Schreckens. Ja, und in allen anderen auch, um das kurz zu machen, nur in dem Feuerkelch, nicht? Worum ging es denn? Aber im Half-Blood-Prince ging es überhaupt gar nicht um den Half-Blood-Prince. Aber das behauptet die anders, die Autorin. Also ich glaube, das, als das Buch rauskam, ist nur bis jetzt Order of the Phoenix erschienen, also noch nicht die letzten beiden. Das ist von 2006. Ich kann noch mal kurz nachgucken, aber ich glaube, dass sie hat auch sich nie auf ein Buch, auf ein neueres Buch bezogen in dem ganzen Text, den ich gelesen habe. Ah, okay. Das kann sein. Ja, und wenn ihr euch natürlich fragt, weshalb dieses Buch so aus der Reihe tanzt, dann kann es nur daran liegen, dass der Feuerkelch eine Anspielung auf den Heiligen Gral ist. Weil das auch so eine Art Gefäß ist. Und der Heilige Gral wird zwar oft beschrieben als so aus Gülden mit Diamanten bestückt, aber aus Indiana Jones wissen wir ja, dass er auch aus Holz sein kann. Und der Feuerkelch ist glaube ich, auch aus Holz. Und das ist ja eine klare Anspielung. Und ich gehe davon aus, dass die Rowling den Inhalt des Buches praktisch nur als Ablenkung, als Maske für diese Anspielung geschrieben hat. Was macht sie denn mit der Anspielung dann? Sie spielt an. Okay. Also das heißt, sie hat Harry Potter 1, 2 und 3 geschrieben und hat dann gedacht, ich möchte gerne eine Anspielung auf den Heiligen Gral machen. Ich nehme sogar an, dass die ersten drei Bücher nur geschrieben hat, um im vierten eine Anspielung auf den Heiligen Gral zu machen. Genau, das wollte ich sagen. Ja. Genau. Hat sie das so gemacht? Ja. Und alles, was in Harry Potter und der Heilige Gral vorkommt, das ist ja halt, Inhalt spielt keine Rolle. Genau. Es geht eigentlich nur um diese Anspielung in dem Titel. Was ist, ja, okay. Mit dem Ziel nichts. Das ist auch so ein Quatsch, weil einfach dieser Feuerkelch, der ist ja in dem Buch so, dass da so nah, dass der brennt halt so und dann kommt er so mit, und weil der aufs Holz ist und trotzdem nicht verbrennt, ist das ja eh schon so ein magisches Ding, wie der Heilige Gral, aus weil bei Harry Potter sonst ja gar nichts Magisches, ja, wo sowas sein kann. Und dann fliegen da so Papierfetzen raus, die, weil das alles so magisch ist, auch nicht verbrennen. Und da stehen dann aus jedem Haus sozusagen diese Champions, die da gewählt werden in dem Buch und dann so gegeneinander antreten müssen in so verschiedenen Fights gegen Drachen und gegen die komischen Nixen oder was das war. Das wird da halt gezogen in diesem Kelch, in diesem Goblet of Fire, wie das da heißt. Und das ist das Einzige, wo das vorkommt, an die einzige Stelle, wo es so richtig wichtig ist in dem Buch. Und das, ja, das ist... Ja, es ist eigentlich schon so wie beim letzten Abendmal, oder? Da kam aus dem Kelch, kam doch auch Feuer und Papierstreifen und danach haben die gegeneinander gekämpft. Ja, das Kampf sieht man auch auf dem Bild, den bekannten. Ja. Ja. Das ist echt so, das hat überhaupt, also außer dass es halt ein Kelch ist. Ja. Und sie schreibt auch selber, dass der Heilige Gral nicht immer ein Kelch war. Sie war, dass es erst so ein Stein war vielleicht und dann später ein Kelch wurde. Hm. Wie ein Stein. Wie der Stein dabei. Wie trinkt man denn aus dem Stein? Ja, und dann geht's aber total, wisst ihr so, der stete Tropfen hüllt den Stein oder so, ne? Und dann macht sie das sehr gut, dass sie dann den Graals-Mythos mit reinbringt, immer mehr dann. Dann will sie nämlich später in diesem Kapitel, beschreibt sie dann, dass die Freunde von Harry, also diese Familie Weasley mit den Runs, dass das eigentlich sozusagen ziemlich viele von den Graalsrittern darin repräsentiert sind. Und da sind schöne Absätze, wie zum Beispiel dieser. Natürlich gehören zum Heiligen Graal auch die Ritter der Tafelrunde, die sich auf die Suche nach ihm begaben. Deshalb mag es verwundern, dass der einzige Mann im Feuerkelch, in Anführungsstrichen, dessen Name auf Anhieb Anklänge an den eines der Graalsritter aufweist, nämlich den Namen Parzival, ausgerechnet ein pedantischer Angestellter des Ministeriums für Magic ist, dem sein berufliches Fortkommen über alles geht. Percy, was? Der alte Bruder von Harrys Freund Ron Weasley. Ja, aber normalerweise sind doch die Leute von der Tafelrunde hinter dem Gral her. Aber niemand von den Weasleys war hinter dem Feuerkelch her. Aber der Name klingt so ähnlich. Und ausgerechnet, er war ein Pedant. Ja, und man muss sehen, also Parzival ist ein ganz anderer Charakter als der. Aber das, da steht dann auch, dass es erst im 5. Band offenbart wird, weil das ist ja Order of the Phoenix. Und da kommt dann halt diese Dumbledore's Army vor und dieser Orden des Phönix. Und das ist eigentlich dann das, was die Gralsritter sind. Das steht aber da ist Percy drin. Gar nicht dabei. Doch, der ist erst dabei und dann geht er nämlich weg. Und genau dann sieht man nämlich. Und dann wird aber auch gesagt, dass es nämlich doch nicht, dass es erst eine Verwirrung war, weil eigentlich ist Albus Dumbledore Parzival, weil da wird nämlich gesagt, der heißt doch auch Parzival. Im nächsten Band, nämlich in Order of the Phoenix, kommt dann nämlich vor, dass der Leser erfährt, dass Albus Dumbledore eigentlich Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore heißt. Im gleichen Atemzug mit seinem Namen erwähnt der Orden des Phönix auch den vollen Namen Percys. Percy Ignatius Weasley. Percy Weasley heißt also nicht mal Parzival, sondern tatsächlich nur Percy. Ja. So ein Quatsch. Ja. Naja, ich meine, die Weasley-Familie kann ja eigentlich keine Ritter sein. Weil die alle Ginger sind. Ja, eben. Die müssen Dämonen sein, weil die haben keine Seele. Mhm. Weil? Ja, hat sie doch. Gingers have no souls, man. Habe ich das nicht mitbekommen? Ja, ich glaube tatsächlich. War das schon mal, ja. Ja, was sie auch nicht haben, ist ein Wagen. Also sind sie keine Wagner. Und der hat ja auch den Pass. Es ist wirklich so freies Assoziieren. Man muss auch bedenken, dass der Vater von Ron Weasley, da heißt der Arthur Weasley, wie König Arthur. Wird es gar nicht mehr erwähnt? Doch, das steht dann auch. Okay. Ja, klar. Und, weil das wäre ja wohl. Klingt ja auch so ein bisschen wie Jennifer oder Virginia, vielleicht aber auch wie Genevieve oder Ginebra. Ja, der Name klingt wie ganz klar. Genevieve. Wie Ginny Guinevere. Oder Ginny Pig. Ja. Ja. Und das ist echt super, dass sie dann... Und die gehen halt immer ganz viel so über diese Namen. Und dann will ich noch ein späteres Kapitel zusammenfassen, wo über den Namen von Harry Potter geschrieben wird. Das fängt an mit: Beginnen wir unsere Analyse des Namens Potter mit der untersten Ebene, der wörtlichen Bedeutung. Das englische Wort Potter bedeutet Töpfer. Wenn wir die alchemistische Erklärung des Namens Albus Dumbledore und Rubius Hagrid in Betracht ziehen, also es war vorher schon mal, dass erwähnt wurde, dass die halt auch eine alchemistische Bedeutung haben. Und wo leitet sie sich ab? Das will ich jetzt nicht zusammenfassen. Könnte es sich bei dem Namen Potter aber auch um eine Anspielung auf die Alchemie handeln, die J.K. Rowling vorgenommen hat? Nämlich, denn im 17. Jahrhundert gab es einen Alchemisten namens Töpfer. Ja. Benedict Töpfer. Glaub, das wusste alles, Jay. Das hat sich J.K. Rowling gedacht, als sie wenn das er Buch jetzt Harald hat. Töpfer gehießen hätte. Okay. Ja. Ja. Und sie hat sich bezogen auf den ehemaligen Verteidigungsminister Klaus Töpfer. Und wer sich aber jetzt nämlich in der Mythologie auskennt, könnte sich angesichts der Bedeutung des Namens Töpfer an was erinnert fühlen. Wir kennen. An den Gral. Nee, wir erkennen das doch alle in der Mythologie aus. Weiß ich nicht. Wer töpfert denn? Was meinst du? Woran fühlst du dich sofort erinnert, wenn du das hörst, Töpfer? Auch an nichts, Moment. Ne? An die ägyptische Götterwelt natürlich. Ja, ja, stimmt. Mit dem Topf, wo die Seele drin ist und die muss gewogen werden gegen eine Feder oder was? Weiß ich nicht. Also steht hier, dass das so ist. Ich weiß, und dann wird das ein bisschen erklärt. Auf jeden Fall war die Funktion des Töpfers für die alten Ägypter, das ist jetzt so 3-4 Absätze später, weil ich war dann dazwischen, das verstehe ich überhaupt nicht, was das soll, so wichtig, dass sie gleich mehreren Göttern zugewiesen wurde. Der eigentliche Töpfergott alte Gibsons war nämlich Knum. Er schuf auf einer Töpferscheibe die Welt. Nun gab es noch einen weiteren Gott, der seit dem Alten Reich als Schöpfer verehrt wurde, Ptah. und bereits sein Name bedeutet schon Firma und Schöpfer. Und dann geht es halt so weiter, das Pta, also P-T-H-A, das ist ja was wie Potter. Ja. Und man kann halt P-T und H, da wurde früher nur P-T-H geschrieben und dann, wenn man das so im Dreieck anordnet, hat man auch so H-P-T, und dann ist es wie Harry Potter. Das ist ja fast wie bei Erdmann. Oder wie das ist der? Immer gut, wenn man die Buchstaben, wenn man einfach irgendwelche weglässt und einfach die anderen irgendwie umdreht, dann kommen teilweise Buchstaben raus von was anderem. Ja, und jetzt ist wichtig, dass die ganzen Götter, die dann davor benannt wurden, da waren noch ein paar mehr, Töpfergötter, Knum, Ptah, haben Assoziationen mit dem Totengott Osiris. Was sind die Assoziationen? Ist nicht Anubis der Totengott? Nein, ja, Osiris ist der Totengott. Osiris ist der tote Gott. Naja, egal. Und jetzt kommt nämlich, sie meint damit aber jetzt nicht Harry Potter, sondern den mit Osiris will sie jetzt gleichsetzen, Osiris. Den Vater, James Schmeiß. Potter. Weil er mit Osiris eine Gemeinsamkeit hat. Beide wurden ermordet. Osiris war zumindest meines Wissens nach, sagt die Autorin. Weil das der einzige Charakter im Buch ist, der ermordet wurde. Ja, aber Osiris ist der einzige Charakter, der einzige Gott nach dem Wissen der Autorin, der sich vielleicht nicht nochmal das Vergewissert, sondern sowas sie aus dem Kopf schreibt, war der einzige Gott im ägyptischen Pantheon, dem sowas zusteht. Ptah hingegen wird, obwohl sich mit ihm keine entsprechende Geschichte verbindet, gleichfalls immer mit Leichenbinden dargestellt. Zu dieser Gleichsetzung James Potters, Osiris, passt, dass James Potters Frau, also Harrys Mutter, gerade den Namen Lily trägt. Denn er hat neben den bereits besprochenen Anklängen an die Reinheit, die Majestät und die Magie auch noch eine weitere interessante Komponente, obwohl es ehrlich gesagt recht lange gedauert hat, bis ich darauf stieß. Ursprünglich war ich nämlich J.K. Rowling Gram, dass sie die Mutter Harrys nicht Iris nannte. Auch das wäre ein Blumenname gewesen, aber ein Blumenname, der in dem Wort Osiris versteckt war. Und da war ich natürlich sauer. Warum ist das nicht so genauso geschrieben? Ja, ich hätte jetzt eher, dass sie dann vielleicht Isis heißen sollte. Ja, aber, ja, genau. Ja, aber Iris und Isis ist ja so ähnlich. Weißt du? Also sie war Gram, dass es erstmal Iris hieß, weil Osiris. Das ist so wie Osiris. Osiris. Und dann, aber dann fiel ihr auf, dass sich Harry Potters Geburtstag, der 31. Juli, also der 31.7., die Nummer des Bankgewölbes bei Hogwarts, bei Gringotts, nee, von Hogwarts bei Gringotts wiederholt. Aber nur, wenn man das Datum rückwärts liest. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dieses Bankgewölbe hat nämlich die Nummer 731. Diese Möglichkeit der Umkehrung betont J.K. Rowling auch noch, indem sie gerade am 31.7. dieses Bankgewölbe 713 öffnen lässt. Und wenn man jetzt den Namen Lily lautlich umsetzt, L-I-L-I, das L durch ein S ersetzt und es von hinten liest, kommt raus, bum, bum, bum. Isis. Und dann ersetzt man das. Was ist das? Das ist wie der Bibelcode für Harry Potter. Ja, aber das wirklich. Ist so, wie Erhard Landmann schreibt über Harry Potter. Ja. Was ist das denn für ein Buch? Außerdem, wenn man Osiris hat und davon Iris abnimmt, dann bleibt noch Oz übrig. Ja. Der Zauberer von Oz. Ja. Ja, aber wenn man das S durch ein Z ersetzt, also lautlich bleibt Oz. Ja, genau. Ich finde trotzdem, dass sie nicht recht hat, sondern dass ich recht hatte mit dem Heiligen Gral. Weil ich meine, Potter, der Topf ist ja, der Gral ist ja auch sowas wie ein Topf. Ja, aus ist dem, auch ein Gefäß. Ein Töpfer ist ein Handwerk und auch ein Handwerk ist Zimmermann sein. Jesus war Zimmermann. Außerdem war Jesus war sehr haarig. Harry Potter. Ja. Was auch noch vorkommt, Tim, ist, gute Idee. Du bist Harry so Potter weise, wirklich, du solltest darüber ein Buch schreiben. Ich kann das auch in einem Tag kann man sowas schön in ein Diktiergerät schreiben, so ein Buch. Ja gut, die hat halt immer recht viele Anspielungen an irgendwelche anderen Sachen, die schon irgendwie gelesen wurden, aber es ist dann immer so, es sind wenig Verweise dann immer auf direkte Sachen und es ist natürlich wieder komplett, es hat zwar Fußnoten, dieses Buch, aber es hat dann immer nur so, das heißt auf Englisch so und so, es wird halt nie geschrieben, was das für Quellen sind und es ist schon ganz komisch, es kommt auch noch später ein Teil dann über den Namen von Hermione und Hagrid und so und da steht dann bei Hermione auch, dass sie dann ja auch so ähnlich, weil sie Granger ist, wie früher Farmer und es gab mal einen Alchemisten, der hieß Bauer und der hat und die sind beide so Handwerker wie Harry, also ja, wie auch Harry. Ich finde, das ist so ziemlich genau wie meine Herleitung. Das ist genau wie deine Herleitung und dann wird auch gesagt und dann denke ich immer so, ja, aber wenn die beide so Handwerker und so verbunden sind, warum sind die dann nicht das Paar? Warum ist sie dann mit Ron zusammen? Ja. Weil der ist doch eigentlich als Gralsritter. Hatten die überhaupt Frauen? Ich verstehe das gar nicht. Ich weiß die Lösung. Ja? Weil Granger klingt so ähnlich wie Ginger. Granger klingt aber so ähnlich wie Ranger. Vielleicht Ginger Ranger? Ja. Oh mein Gott. Oh, wir und sind Harry so gut. Hat doch dann später Gelfieber gekriegt, oder? Ach, hat doch so eine... Ching, Chang, Chong, genau. Ping-Pong. Cho Chang. Aber das ist ja auch klar... Toe-Tag. Das ist ja auch klar, dass die nicht zusammengeblieben sind, weil die haben nämlich ganz komische Sternzeichenkonstellationen. Das war schon früher in dem Buch, dass das nicht zusammenpassen konnte. Und was ist mit seiner Ginger-Freundin, mit der er am Ende zusammen ist? Wie heißt sie? Ginny Ginger. Das ist Ginny Weasley. Ginger Ginny. Ja, nein, ich finde das sehr gut, dass sie nachweist, dass es in Harry Potter unterschwellig um Alchemie geht. Das ist so. Ach, was hat dich darauf hingewiesen? Der Alchemiekurs? Wie wäre es mit, es geht oberschwellig um Alchemie? Ja, das ist wirklich nicht so. In Harry Potter, ne, heimlich geht es so um Magie und Alchemie. Nein. Es ist ganz versteckt und okkult so, alles. Und es ist so ein Kampf gegen das Böse. Das ist da so unterschwellig drin. Aber wenn man bei Harry Potter 18 Buchstaben weglässt. Ja. Ich hatte jetzt auch mal einen Artikel gelesen darüber, wie sie in den Übersetzungen irgendwie, es gibt's doch einmal Voldemort, ist irgendwie als ein anderer Mensch, wo er einfach nur so ein dummes Anagramm von seinem Namen, so Tom. Ja, Tom Riddle. Ja, Tom Riddle. Tom Riddle, I am Lord Voldemort. Ja, das ist so dumm, wenn man das umstellt, steht da einfach, ich bin Lord Voldemort. Das ist schon mal dumm von J.K. Rowling, ja. Das muss ich hier mal sagen. Und dann hatten sie so gezeigt, wie sie das in anderen Sprachen gemacht hatten und die hatten dann immer noch viel blödere Namen. Ich muss es nochmal raussuchen, dann werde ich die im nächsten Podcast mal alle Namen von Voldemort in den Sprachen vorlesen, weil die sind zum Teil richtig bekloppt, damit die in anderen Sprachen hinhauen. So irgendwie Josoi Voldemort. Also du meinst bei diesem Tom Riddle Charakter sind genau, die genau. Also die Namen von Tom Riddle sind dann immer anders. Ich habe mal gesehen, so wie Tom Riddle halt in seiner Schulzeit in so ein Buch reingeskribbelt hat. Was kann man alles Tom Cooles Scribble. Aus Tom Riddle machen? Und dann waren lauter so dumme Namen, überall stand Penis drin. Und dann immer, I am Lord Voldemort, yes, it is it, yes, yes. Voldemort. Ja. Voldy-chan. Und das geht halt dann auch noch so ganz gut weiter. Dieser ganze Isis-Part wird dann nochmal beschrieben, weil es kommen später nochmal so Stellen in Harry Potter auch vor, wo er vor einem Spiegel steht und immer so gespiegelte Wörter sieht, wie Desire, da steht dann mal Erebzett oder sowas. Mhm. Und also deswegen ist es eigentlich dann doch bewiesen am Ende in dem Buch, dass sie Isis meinte mit Iris Potter, die also, aber eigentlich besser... Ich finde... Lily Potter. Isis Potter. Man kommt ja von Lily auf Isis, stimmt ja. Ich finde, dass Sirius Snape hört sich sehr ähnlich an wie Sirius Snake. Das hört sich sehr ähnlich an wie Solidus Snake. Und ich glaube, das hat was mit Metal Gear Solid zu tun. Kann es sein, dass sie das abgeguckt hat von Kojima und dass sie damit sagen will, dass es eine Virtual Mission alles ist und gar nicht wirklich passiert. Don't press your luck, Mr. Brown. Okay. Mr. Potter. Gab's eigentlich, als hier dieser Wettkampf war mit dem Feuerkelch, ja. Gab's danach immer auch Voldys eher im Studio? Das wäre schön. Das kam immer darf auf. Darf man ja nicht sagen. Das kam immer in diesen Bildern. Ja. Bei Max Knob. Ich habe auf jeden Fall den ganzen Tag auch schon wieder den schönen Ohrwurm gehabt. Harry Potter muss dein Bruder sein, wie du mich verzaubert hast, oh Gamer. Genau. Das würde ich gerne sehen. Mit deinem Zauberstab. Aber das kommt nicht in dem Lied vor, das hat nur allerdings draus gemacht. Ja, passt aber gut. Ja. Aber die Sendung möchte ich echt sehen, wenn Mats Knob dann immer da sitzt und Snape nachmacht oder so. Ja, was sagst du dazu? Sirius. Ah, nee. Voll das. Nee, der heißt doch Sirius Black und wie heißt Snape? Der Severus. Severus, ja. Ja. Ist die severe Schlange. Ah, Snape. Snape ist alles so blöd. Die haben alle dumme Namen, Harry Potter. Ich finde das cool, wenn er Severus Snape hieße. Dann könnte er nämlich mal sagen. Oh, Snape. Oh, Snape. Ah, ja. Also, falls ihr mal wirklich über Harry Potter in den deutschen Medien lachen wollt, dann gibt's von Cold Mirror eine Harry Potter Pressepannengeschichte. Das ist wirklich lustig. Da zählt sie einfach nur auf, wie Harry Potter und seine Freunde so lustig genannt werden. Und ein Beispiel ist, Harrys Eule Hermione ist auch dabei. Ja, so können wir es sagen. Ja. Die weicht nie von seiner Seite. Die stirbt doch, das ist voll traurig. Oh, Spoiler Alert. Was, Hermione stirbt? Nein, die stirbt die Eule. Ach so. Ich habe jetzt letztens, wir machen ja immer noch ein Spiel und in dem Quellcode von einem von den Sachen, die wir dafür benutzt haben, stand in einem Kommentar, Snape kills Dumbledore. Das war überraschend, dass man das irgendwo liest. Ja, aber schön. Ja, also okay. Für alle Hörer, das stimmt natürlich nicht. Nein. Außerdem ist es ja auch, das Wie ist ja auch wichtig, nicht das. Ja. Nee, habt ihr auch schon gelesen, das Ende von Batman? Das ist ja auch so, da am Ende von Batman. Kommt Robin. Ups. Und kommt mit Ted zusammen, oder? Ja. Weil dann war es dann doch die Mutter. Kinder, das ist eure Mutter, Robin. Robin Batman. Oder wie heißt Robin mit Nachnamen? Ted ja. Mosby. Batman. Robin Mosby. Ja. Hier. Okay, wir haben trotzdem, obwohl wir jetzt How I Met Your Mother erwähnt haben, so indirekt wollen wir nicht mit unserem Podcast auf How I Met Your Mother anspielen, weil wir mögen das alle nicht. Nee. Oder machst du das better? Nee. Gut, gut. Wir mögen auch nicht Big Bang Theory. Ja, das ist noch nerviger als How I Met Your Mother. Ja. Wir mögen nur True Blood. Wir mochten How I Met Your Mother und Big Bang Theory nur, als es die anderen noch nicht machten. Richtig. Oh, mir ist aufgefallen. Nur für eine halbe Staffel. Mir wird ja manchmal nachgesagt, ich sei ein Hipster. Ja. Und ich habe meine Abiturzeitung gefunden, auch beim Aufräumen. Und da stand drin, dass ich der am meisten Offbeat war. Das ist wahrscheinlich das, was früher Hipster war. Hm. Scheiße, da habe ich mich geärgert und ich habe mich noch mehr geärgert, weil ich habe mich eigentlich selber so wahrgenommen als Emo in meiner Schulzeit. Und wer hat Silber bekommen bei der größte Sonnenschein? Ich. Also ich war, dann war ich noch mehr Emo, dass mich alle gewählt haben zum größten Sonnenschein. Gemein. Das ist, glaube ich, einfach so aus Bosheit. Ja. So in meiner Abi-Zeitung. Zeigen wir es mal. Ja. In meiner Abi-Zeitung steht, ich würde auf hässliche Männer stehen. Ich bin, hab Gold bei der größte Tollpatsch. Hm. Verstehe ich gar nicht. Voll kacke. Ich habe noch ein Buch gefunden, 365 Sextipps beim Aufräumen. Das wollten wir erst Sextipps fürs Aufräumen? Sextipps beim Aufräumen. Nee, beim Aufräumen. 365 Sextipps beim Aufräumen. Wenn Sie einen Dachboden entstauben, dann ziehen Sie sich doch einfach mal. Nein. Benutzen Sie Ihren Staubsauger doch mal für was anderes. Also da sind, also egal, dieses Buch habe ich gefunden und wir haben ganz viele Bücher weggeschmissen, verschenkt oder verkauft. Und das wollte ich auch erst verkaufen, habe ich gesehen, es gibt dafür nur 5 Cent. Dann habe ich gedacht, nein, das wird behalten, weil das ist eigentlich viel lustiger. Das können wir ja verlosen. Das können wir auch verlosen, meinetwegen. Ich habe es erstmal als allererstes ergänzt durch einen 365. Sextipp, in dem ich ein Foto, einen 366. für Schaltjahre von mir selber in meiner Kinderzeit hatte. Und das, dieser 366. Sextipp ist, immer schön verhüten. Das ist ein Foto von Ron Weasley. Weil wenn man mich so sieht, dann denkt man, okay, das ist vielleicht schiefgegangen. Ich habe noch ein anderes, wo ich creepy aus meinem Meerschweinchen-Mordstudio rausgucke. Da bin ich in meiner Zimmertür und sehe extrem. Steht da was an der Tür? Steht da so, da Achtung? Steht, das ist schön. Aber ich habe ein T-Shirt an mit Artikel 1 des Grundgesetzes. Ah. Leute, das Menschen ist unantastbar. Das ist und Klammern gilt nicht für Tiere. So. Ich würde sagen, wir steigen mitten rein in die Sextipps. Ich mache mal einfach irgendwas auf. Eine Bauchmassage kann sehr, Tipp 197, eine Bauchmassage kann sehr entspannend wirken, sollte aber stets ganz sanft sein. Sonst die Bauchmuskulatur, führt es zu... Ja, Blähungen. Blähungen, genau. Die Bauchmuskulatur ist nämlich sehr empfindlich. Und auch für den Magen ist allzu starker Druck nicht angenehm. Am besten eignet sich hier Streicheln mit der flachen Hand. Also nicht massieren. Sind das so Tipps für Leute, die ihre Frau schlagen oder was? Was hat das vor allem mit Sex zu tun? Sehr verführerisch, Tipp 225, kann auch ein tiefer Blick über Brillenränder hinweg sein. Probieren Sie es einmal aus, Rod. Und wenn Sie kein Brillenträger sind, eine Sonnenbrille tut's auch. Das ist auch immer schön beim Date, wenn man da sitzt im Diner und dann über seine Sonnenbrille rüberguckt. Also den Über-die-Brille-Look können nur Leute machen, die so aussehen wie Bibliothekare. Ja, und das war auch Lehrerin. Ein Sextipp. Man erinnere sich. Tipp 247. Bestellen Sie sich einen ausgefallenen Cocktail und zeigen Sie sich begeistert, wenn Sie ihn probieren. Dann bieten Sie ihn Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner das Glas an, damit sie oder er auch einmal kosten kann. Diese Geste ist ebenso deutlich wie diskret und wirkungsvoll. Das ist ein guter Tipp. Geht es auch mit Suppe? Oh, meine Kokos-Thai-Chili-Bananensuppe ist total lecker. Möchtest du mal probieren? Bam, willst du direkt noch so einen kulinarischen Sextipp wissen? Ja, sehr gerne. So, Tipp 248. Sprechen Sie beim Flirten auch über Dinge, die Sie zusammen unternehmen möchten. So können Sie Gemeinsamkeiten entdecken und andeuten, dass Sie mehr als nur an einer heißen Nacht interessiert sind. Ist das jetzt Pickup-Tipps oder was? Ja, anscheinend. Das sind die Flirt-Tipps. Das sind so Tipps für ganz schlechte Pua-Tipps. Eine leiser und tiefer werdende Stimme intensiviert den Flirt. Probieren Sie die Wirkung einmal aus. Sie werden sehen, dass eine intime Atmosphäre entsteht. Oder? Was hast du gesagt? Es ist so laut hier im Club. Was? Ich hoffe, das Buch ist an Männer gerichtet. Ja, aber von der Optik ist es eindeutig an Frauen gerichtet. Vielleicht stehen Männer darauf, wenn man so mit ihnen redet. Und ich weiß noch, es ist noch ein anderer Tipp hier drin, den kann ich aus dem Kopf auch wiedergeben. Das ist definitiv hoffentlich nicht an Männer gerichtet. Öffnen Sie doch einmal nur in Unterwäsche Ihre Wohnungstür, wenn Ihr Partner davor steht. Wenn Sie es verrucht, und dann steht da noch dazu, wenn Sie es verruchter mögen, ziehen Sie auch noch Stöckelzieher an und dann drehen rote Lampen in die Glühbirnen in die Lampen. Also wenn sie es ein bisschen puffiger möchten. Ja. Oh Gabi, das machst du also beruflich. Ja. Und sitzen Sie beim Flirten nicht mit verschränkten Armen. Diese Haltung signalisiert Distanz und Abwehr. Welche? Das ist ein Sextipp. Das ist ein Sextipp, ja. Streichen Sie beim Flirten kokett Ihr Haar aus dem Gesicht. Das wirkt nicht nur verführerisch, es zeigt auch die Offenheit für neue Kontakte, wenn Sie Ihr Gesicht freilegen. Ja, das ist also für Männer geht auch beim Gesicht freilegen, dass man einfach mal so einen Nassrasierer dabei hat und sich so lasziv den Bart abrasiert. Und das Gesicht freilegt. Ich will noch diesen anderen Tipp mit dem, wo die nach Hause gehen. Den Tipp, wo die nach Hause gehen. Ja. Tipp, gehen Sie nach Hause. Tipp, kaufen Sie sich ein wenig Rohypnol und tun Sie es in das Getränk Ihrer Partnerin. Je t'aime. Konsequenzen waren nie wieder dieselben. Ich habe schon, wir haben überlegt, was meine Schwestern sind. Das haben sich jetzt eine Weile verlobt. Ich wollte auf jeden Fall, die eine heiratet ja einen Franzosen. Das ist meine Darbietung auf deren Hochzeit. Ich mache so eine 10-minütige Interpretation. Machst du beide Rollen? Beide Rollen, ja, klar, auf jeden Fall. Ich sage dann dem Musiker so, ey, mach mal Jetem und lass einfach mal auf. Und dann mache ich so ein bisschen, Ich habe auch einen schönen Sextipp. Wenn gar nichts mehr geht, wünschen geht immer. Schön. Hier, Tipp 262. Machen Sie sich doch ein altes Kinderspiel zunutze, um sich nach einem heißen Flirt zu Hause näher zu kommen. Wie es geht, wissen Sie ja. Weiß der Flaschenkopf in die entsprechende Richtung, muss einer von Ihnen beiden ein Kleidungsstück ausziehen. Was? Das ist nicht doch als Kinderspiel. Ich dachte, Spitz, pass auf. Das Kind, wenn meine Kinder das spielen, dann kriegen die aber echt extrem Ärger. Vor allen Dingen hier mit dem 14-jährigen Nachbarsjungen. Ja. Ich finde, wir können im nächsten Podcast mal live Strip, Tempo, kleine Schnecke spielen. Das kennen wir ja noch aus unserer Kindheit. Das ist so bescheuert. Ja, immer gewinnt Lila. Ja. Ich finde einfach diese Situation, kann ich mir vorstellen, wenn du deinen Flirt nach Hause mitnimmst und dann kommst du mit so einer Flasche an und sagst, hey, yo, zack, Flaschen drehen. Das ist zu zweit sowieso immer super, weil die Flasche ja meistens immer auf einen von beiden zeigt. Vielleicht, wenn man dick genug ist oder so die Beine so macht, dass immer auf einen zeigen muss. Mhm. Oder wenn man in einem Haus mit einem schiefen Boden wohnt. Da kann das man praktisch jemanden da hinsetzen und dann ist das so die Möglichkeit, da zu betrügen. Ja. Ja, stimmt. Was nimmt man am besten für eine Flasche? Da steht leider nicht drin. Sangria vielleicht. Geht auch Bettflasche? Oh, ich habe so viele Vasen aussortiert zu Hause. Und das waren alle Vasen, also 80% der Vasen waren so Urinkrüge aus dem Krankenhaus, die wir so hatten. Ja, aber genug Geld für Blumen hatte da ja anscheinend. Ja, wir hatten anscheinend genug Geld für 3 Dachböden, aber wir hatten trotzdem alle Vasen waren so Urinflaschen. Aber noch aus Glas, die ganz alten, so aus den 70ern. Hm. Museumsreif, nein, das ist aber ein echter Sextipp. Stellen Sie sich vor, 1, 2, 3 Mal. Sie wären eine Skulptur in einem Museum und Ihre Partnerin, Ihr Partner ist eine Bildhauerin, ein Bildhauer, der Sie bewundert von oben bis unten abtastet. Sie dürfen sich während des Spiels nicht bewegen. Ach, macht man das so im Museum? Man geht einfach hin und grapscht alles an, all die Kunstwerke. Und das ist ein ganz neuer Tipp, den habt ihr noch nicht gehört. Cool, fahren Sie mit einem Eiswürfel langsam und sanft über den Körper Ihres Partners, bis er geschmolzen ist. Der Körper, oder? Als sie das geschrieben haben, da waren die so stolz. Ja. Das weiß ich. Ah, ich finde, man könnte auch als Sextipp machen, so den Lionel Richie. So einer tut so, als wäre er blind. Und der andere ruft immer an. Da trifft er alles gut. Der Sextipp 115 ruft mich an. Ja. Telefonsex kann auch simuliert werden. Ja. Mit so und so gehen Sie in einen Nebenraum, von dem aus Ihre Partnerin, Ihr Partner Sie hören, aber nicht sehen kann, und erzählen Sie sich dann gegenseitig Ihre erotischen Fantasien. Kann man da auch so ein Schnurtelefon benutzen? Dann kann man nämlich das Kinderspiel und diesen Tipp miteinander kombinieren. Machen Sie einfach das alte Kinderspiel. Sie wissen ja, wie es geht. Er hat die eine Seite der Dose, sie die andere. Und sie erzählen sich schweinische Geschichten. Ja, oder hier so, was manche kleine Kinder haben, so ein Plastikauto, wo auch so ein Telefon drin ist, so mit einer Wählscheibe. Was immer Ring, Ring, Ring, Ring, Ring macht und eine Glocke. Wenn zwei davon hat, dann geht das ab. Aber hallo. Ring, Ring, Ring, Ring, Ring. Das. Oh, ich will noch, irgendwo war noch der geile Tipp mit dem Zungenvollbart. Was ist eigentlich mehr erotischer? Ein erotisches Buch oder ein erotischer Film? Das ist so bescheuert. Das sind echt, also es ist auf jeden Fall eine ziemliche Mogelpackung, dieses Sexbuch. Am Anfang sind ein paar echte Sextipps drin, aber die sind immer so mit Spargel hinterlegt. Das ist echt ein bisschen blöd, mit so rosa gefärbtem Spargel. Entspannen Sie Ihren, Tipp 48, entspannen Sie Ihren Genitalbereich. Mhm. Dann. Besser beim Sex. Am meisten stört mich allerdings der fehlende Bindestrich zwischen Sex und Tipps auf dem Cover. Ja. Das ist auch nicht so gut. Auf dem Brücken ist er wieder drauf. Echt? Wie macht ihr das, wenn ihr euren Genitalbereich entspannen wollt? Das kenne ich mal. Frauen gehen in die Hocke, die Arme zwischen den Knien, die Handflächen vor dem Körper auf dem Boden. So wie so ein Äffchen, oder? Ja. Männer nehmen mit jeder Hand einen Hoden, ziehen ihn leicht nach unten und lassen dann los. Mehrmals wiederholen. Mehrmals wiederholen. Das entspannt doch nicht. Jetzt erstmal entspannen. Jetzt erstmal entspannen. Ja, sehr schönes Buch. Ja. Also man muss auch sagen, das geht auch ins Esoterische. Es geht sehr ins Esoterische. 157 Mondphasen. Etwa ein Drittel aller Frauen sind bei Vollmond sexuell aktiver als bei der übrigen Zeit. Achten Sie doch mal drauf, ob es für Sie, Ihre Partnerin stimmt. Nutzen Sie dieses Wissen. Wofür nutzt man das denn? Für Sextipps? Dann kann man da mal anrufen. Übergewicht schadet nicht nur an Gesundheit, sondern auch am Lustempfinden, weil es den Testosteronspiegel senkt. Was senkt? Den Testosteronspiegel. Das will ich da nicht lesen. Was es macht? Nein, was ist der Grund? Was? Übergewicht. Außerdem können hohe Cholesterinwerte, die durch zu fettreiche Nahrung entstehen, zu Arterienverfalkalkung. Danke für den Sextipp. Und die behindert die freie Blutzirkulation auch in den Genitalien. Ach so. Da, nochmal die Kurve gekriegt. Sextipp. Das sind keine Tipps. Ziehen Sie ein Kondom mit Noppen einmal auf links an. Sie werden spüren, dass die Noppen nicht nur Ihrer Partnerin Luft auf links machen. Anziehen. Wie soll das denn gehen? Nur aber auf den linken Hoden. Aber noch ein Tipp von mir wieder. Verhüten. Vielleicht funktioniert das Kondom dann nicht mehr. Ja, man sollte dann auf jeden Fall auch noch ein anderes Kondom darüber ziehen. Das ist der, du gibst ja noch bessere Tipps. Oder die Pille. Am besten, wenn es dann nicht mehr so schön ist, vielleicht oben so reinschneiden, damit man auch rauskommen kann. Gute Tipps von Moralpathologie für euch. Mein Sextipp ist, oftmals werden Blutgerinnsel im Gehirn nicht wahrgenommen und man kann jederzeit tot umfallen. Ja, habe ich gelernt. Den habe ich auch gelernt bei Downtown App. Ja. Spoiler Alert. We'll be right back. habe mir eine tolle Zeitschrift gekauft. Sie heißt Das Wesentliche. Ihre Nummer 1 in Sachen Spiritualität. Entdecken Sie andere Welten. Und da war ein, also das große Thema hier ist die Kabbala und Rokos und Tempelritter. Aber da geht es auch um die Mysterien der weiblichen Sexualität. Ah, und da habe ich gedacht, ich bin ja Experte in weiblicher Sexualität. Im Mysterium. Deswegen habe ich mir das mal durchgelesen. Aber es ist layoutet von den Leuten vom Elixier. Das sieht total aus wie Elixier. Es sieht ein bisschen danach aus. Und der Artikel ist in, ich nenne es jetzt mal Vagina-Rosa unterlegt. Ich nenne es immer noch Schweinchenrosa. Mach mir das nicht kaputt. Ich muss immer eine ganze Bettwäsche austeilen. Ich nenne es immer austauschen. Spargelrosa. Spargelrosa. Jedenfalls war das ein sehr, so ein typisch von einer dummen Frau geschriebener Artikel. So Frauen, die sagen, es gibt eine Weiblichkeit und es gibt eine Männlichkeit auch in der Welt und es gibt ein weibliches Prinzip und ein männliches Prinzip und diese Welt, die ist so männlich, da gehen all die weiblichen Prinzipien kaputt. Nach dem Motto schreibt sie das, ja. Und das ist echt, also es geht darum, dass die weibliche Sexualität anders ist als die männliche und dass, wenn man als Frau nur der männlichen Sexualität folgt, dann hat man Probleme. Mhm. Ja. Zum Beispiel Karies. Und Baktus. Das ist, also es ist also ein sehr verwirrender und bescheuerter Artikel. Und ist das Mysterium denn jetzt gelüftet? Ja, es ist sehr, sehr verschwurbelt geschrieben alles. Also ich weiß gar nicht. Von so Frauen, die so befreit, so die Arme. Ja, genau. Eine Frau, die schnuppert auch an der Blume. Ja. Jedenfalls geht es grundsätzlich um ein Buch, das heißt Die Wunder der weiblichen Sexualität. Ganzheitliches Praxisbuch von Maitreyi. Ich kann das gar nicht lesen. Maitreyi. Pionteek. Was? Ja, liest du mal vor den komischen Namen hier. Ja. Das da. Maitreyi de Piontek. Sehr schöner Name. So heißt die Autorin von dem Buch. Das ist ja echt genau wie beim Elixier, dass man so 2-3 Seiten Dings hat, Artikel, und dann wird ein Buch zum weiteren Genuss dieses Themas empfohlen. Ja, oder ganz viele Bücher. Bei dem Buch ist das, die weibliche Sexualität nicht das Mysterium, sondern der Name des Autors. Ja. Das weibliche Mysterium des Autornamens. Also da wird auch zum Teil direkt aus dem Buch zitiert. Zum Beispiel gibt es da Richtlinien zur Heilung. So, ich frage mich jetzt immer, was soll denn geheilt werden und was ist der männliche Weg und was weiblich? Also und der männliche Weg ist die Schulmedizin. Ja, das ist erstens, das kommt natürlich, spielt es auch eine Rolle, aber der männliche Weg ist vor allem so verkopft und so halt nicht Gefühle, sondern nur so, man muss immer tun, was man soll und so. Ist das derselbe Artikel wie in Podcast 20? Weil so ungefähr, es klingt irgendwie genauso wie das, was mal im Elixier stand. Weiß ich nicht mehr. Podcast 20 ist 100 Jahre her. Da war sie auch nicht dabei. Ja, da war Henning dabei. Ich erinnere mich aber doch recht gut an diese verkopft. Da war nämlich auch mal da war doch. Ja. Ich weiß auch nicht mehr genau. Da war auf jeden Fall immer dieses Wort, das es nicht gab, aber ich weiß nicht mehr, welches das war. Verkopft. Nein. Sexologe. Sexologen habe ich schon mehrfach gesehen bei TAF, also jetzt. Ja, jedenfalls, Frauen können lernen, ihre eigene spirituelle Heilerin zu werden, weil Frauen besitzen magische Fähigkeiten. Mhm. Männer nicht, ja, so anscheinend. Lockungen. Ein männlich geprägtes Umfeld hindert uns Frauen an einer Entfaltung unserer Sexualität. Ja. Weil Männer immer nur Sex wollen. Und Frauen haben alle die nicht. Herzensweisheit. Ja, Frauen müssen das aus ihrer Joni heraus verstehen. Und Weiblichkeit steht anscheinend vor allem für entspannte Stille und Hingabe an unsere Empfindungen. Und das heißt für mich immer so, und Männer machen das nicht. Männer sind so doof und die sind immer so gewalttätig. Und dann steht, es gehört zum männlichen Prinzip zu denken und zu analysieren. Und das klingt für mich schon wieder so wie, Frauen müssen nicht nachdenken, Frauen müssen das alles erfühlen. Frauen denken nicht mit ihren Köpfen, sondern sie denken mit ihrem Herzen. Dieses blöde Unterscheiden zwischen das ist männlich und das ist weiblich, das hat mich so aufgeregt. Und deswegen die Frauen, das war nämlich bei dem anderen Artikel auch so, dass sie dann immer diese machen und die Freiheit bleiben. Ja. Frauen sind nämlich die mittlere, und ich habe es nochmal gerade nachgeschaut, das stand nämlich mal so, dass die Männer, wenn das nur so vermännlicht ist, dass es dann diese Unbalance oder die Disbalance gibt. Die Disbalance. Diese beiden Wörter, die es nicht gab. Die Unbalance. Die Unbalance, ja. Ja, also die spirituellen weiblichen Mysterien werden auf der ganzen Welt gestärkt, wenn jede Frau seine Sexualität verbessert. Ja, das ist eine alles so Herausforderung und eine Verantwortung der Frau. Es war alles so schwurbelig. Die meisten von uns wurden von klein auf dazu angehalten, ihre Empfindungen zu verleugnen und sich so zu verhalten, wie es von ihnen zu erwarten ist. Und dauert dieser Zustand über Jahre an, führt es dazu, dass Gefühle nicht mehr wahrgenommen werden. So wie Hunger und Trauer. Das darf man alles nicht empfinden in unserer heutigen Gesellschaft. Ja. Gemein. Und das Beste ist, dass sie dann auch Tipps dazu gibt, wie man als Frau so zu sich finden kann, nämlich nehmen Sie sich täglich etwas Zeit für sich selbst. Oder tanzen Sie ekstatisch und hingebungsvoll mindestens 20 Minuten lang. Schließen Sie ruhig die Augen dabei. Im Anschluss legen Sie sich 10 Minuten hin und spüren Sie Ihre Energien nach. Lassen Sie alle Energien in Ihre Mitte fließen, bis sie sich zu einer Energiekugel verdichtet. Ja, gute Tipps. Ja. Was die und dann gehen Sie erstmal auf Toilette, weil so lange die Energiekugel in sich halten, ist auch nicht gut. Ja. Was mich halt, also sie sagt auch immer, dass Mann und Frau das nur zusammen können, das ist ein ganzes Mann und Frau. Und aber die Männer, die müssen noch nachdenken, dann können die Frauen noch zappeln. Ja, das ist es ja. Die Männer müssen nämlich auch ihre Weiblichkeit embracen und wild durch die Gegend tanzen. Warte, ich mach Safety Dance. Und aber hier steht nichts davon, dass Frauen auch ihre männliche Seite irgendwie akzeptieren müssen. Und was mich halt wundert, ist, was ist mit den Homos? Nee, die sind ja in Balance. Sind die in Disbalance? Die sind auf jeden Fall in Disbalance. Hört sich gut an. Oh, das hat mich so aufgeregt. Ja, das, also diese Sexualität oder immer so über das weibliche Artikel, die sind immer sehr interessant, weil die oft genau das Gegenteil von dem sind, was sie sagen. Weil sie sagen so, ja, da werden sie befreit und sowas. Und es ist ja genau das Gegenteil. Sonst wird ja so gesagt, ja, weil sie eine Frau sind, müssen sie gar nicht nachdenken oder so. Mhm. Oder dann dieses Ganze, was die Männerwelt macht, das ist alles schlecht. Und in Wirklichkeit, man muss alles ganz anders machen. Und eigentlich gibt es ja keinen Unterschied, ob man jetzt Ärztin ist oder Arzt. Da muss man genauso trotzdem die Sachen lernen. Wenn man Medikament verschreibt, muss man trotzdem wissen, wie es wirkt. Kann man nicht sagen, ich bin eine Ärztin, ich fühle, dieses Aspirin ist nicht das Richtige für sie. Und genauso umgekehrt, die Männer, wenn sie mir 50 Euro geben, kann ich das mal kurz austanzen. Ob sich das Und die unterstellen den Männern so eine emotionale Kälte. Ja. Es ist ja wohl völlig unsinnig. Ja. Ja, und dann, also hier sind viele schöne Artikel drin, aber eins hat mich wirklich, ich weiß nicht, ob ihr mal was von Aura-Chirurgie gehört habt. Was? Nein, was ist das? Oh Gott, vielleicht sollten wir das für eine andere Sendung aufheben, weil das ist wirklich unfassbar unglaublich. Also der Chirurg heißt Gerhard Klügel. Erzähl ruhig. Und er macht Aura-Chirurgie. Und er nimmt einfach normale chirurgische Gerätschaften und er schnibbelt aber an der Aura rum. Also 15 Zentimeter um dich herum. Und also der stellt unglaubliche... Solange er sein Zeug nicht drin vergisst. Das ist echt schlimm. In der Aura. Dann hat zwei Skalpelle vergessen und so eine Klammer. Aura-Bild machen und das ist noch ganz deutlich die Armatur zu sehen. Ja, kommt das davon. Ist so Ehering. Doppelschichten hier. Ja. Das ist aber auch echt krass, also muss man kurz Halt machen, aber wenn man zum Beispiel, man kann ja beim Zirkus zum Messerwerfer gehen und so, aber was die Leute halt denken, wenn der mich nicht trifft, dann ist alles in Ordnung, aber die können halt wirklich extrem, das müssen auch müssen unsere Hörer darauf hinweisen, dass die extrem die Aura verletzen können. Ja. Extremst. Das ist echt, da ist nicht mehr zu spaßen, also lieber hier schön. Kreierschule ist hinten dick drauf. Das ist echt wie Elixier. Das was gekostet? Nee, ne? Doch. Echt? Das ist ja wie bezahlt. War 5 Euro? Ja. Was? Was? Das war die billigste ESO-Zeitschrift da in dem Jahr. Unglaublich, weil die ist ja genau, auch von der Werbedichte ist die ungefähr so dicht geworben wie der Elixir. Nee, ich glaube, das sollten wir wirklich ein andermal machen. Also der sagt zum Beispiel, dass bereits operativ entfernte Eierstöcke wieder nachwachsen. Ja, mach ruhig, wenn du das alles hast. Wir haben mal Zeit. Wir haben ja Zeit. Die Leute wollten eine lange Folge. Na gut. Dann kriegen sie eine lange Folge. Und außerdem wissen wir nicht, wann du wiederkommst. Also dieser Gerhard Klügel, ich habe mal ein bisschen im Internet über den was herausfinden wollen. Es gibt kaum Biografien über den. Er hat keinen Doktortitel. Der hat nicht mal studiert, was ja nichts heißen muss. Aber er tut halt so, als sei er Chirurg. Mhm. Er hat nicht mal einen Heilpraktikerschein. Also er macht das alles aus Hobby und innerer Berufung. Und dieser Artikel hier in der Zeitschrift, der ist geschrieben von jemandem, der eindeutig einfach so Propaganda für den machen will. Das ist kein Artikel, der jetzt irgendwie den Typen vorstellt und dann sagt, und es gibt auch kritische Stimmen, die sagen das und das, sondern es ist einfach nur Werbung, Werbung, Werbung, Werbung, Werbung für diesen tollen Mann. Und dieser tolle Mann sagt, dass jeder natürlich eine Aura hat und dass Krankheiten, die jeder Mensch hat, die sind karmische Programme. Also das... Der Mensch hat das Potenzial, so und so viele 100 Jahre alt zu werden natürlich. Und diese Sachen, die uns krank und tot machen, das sind alles Sachen, die du müsstest gar nicht geben. Und man müsste nur ein bisschen an der Aura rumschnippeln und dann kann man hunderte Jahre alt werden. Ja, also der Mensch wird von sich aus anscheinend nicht krank, ne? Das ist ja schon mal gut zu wissen. Was ist mit so Sachen wie Bein ab oder so? Kann man das auch wieder hinschnippeln? Ja, das ist es ja. Es gibt... keine Nachweise, es gibt keine richtige Studie zu dem Zeug, was er da macht. Natürlich. Es gibt... Die scheiß Big Pharma wollen nicht, dass es rauskommt. Ja. Und die sagen hier immer wieder, dass anerkannte Schulmediziner da mit ihm zusammenarbeiten. Sie nennen aber keine Namen und ich konnte auch nicht herausfinden, was das überhaupt bedeuten soll, dass sie mit ihm zusammenarbeiten. Vielleicht basteln sie zusammen ein Baumhaus, wer weiß. Ja, also... Ja. Anerkannte Schulmediziner. Brauchen auch Baumhäuser. Weil als Schulmediziner sind ja die Bösen. Als anerkannte Schulmedizinerfrau kann ich verstehen. Also jedenfalls macht er so verrückte Claims, wie dass bereits operativ entfernte Eierstöcke wieder nachwachsen und so. Das ist echt ziemlich extrem. Es ist extrem und es gibt, hier wird kein Name genannt und kein wirklicher Fall beschrieben. Es ist alles einfach nur, die erzählen Sachen. Ja, also es ist, anscheinend funktioniert es so, der Aura-Körper ist quasi das, was unser sichtbarer Körper nachahmt. Hm. Das heißt, wenn du in der Aura was rumschnibbelst, dann kann dein richtiger Körper nicht anders als dem zu folgen. Und da sind Knoten und was weiß ich was in deiner Aura oder manchmal ist da auch einfach eine gebrochene Nase in deiner Aura, deswegen kann deine richtige Nase nicht atmen und so Sachen. Und deswegen ist es ganz klar, dass wenn man halt in der Aura eine Niere wegschnibbelt, dann verschwindet sie auch in Wirklichkeit. Muss man echt aufpassen, jetzt auch gerade, wenn man mal so nach Asien oder in den Balkanraum oder so fährt, dass dann nicht, wenn man einfach so im Bett liegt, jemand kommt und einem die Aura-Organe klaut. Ja. Und sie in einen Aura-Beutel steckt. Ja. Dann wacht man in einer Badewanne voll Aura-Eis auf. Ja. Und dann natürlich der beste Teil von dem Ganzen ist, dass der Autor schreibt, dass man ja nicht einfach das glauben kann, wenn man nicht eine offene, wie sagt man, eine offene Einstellung dafür hat. Ja, dass man muss sich schon quasi klar machen, dass alles möglich ist. Und man darf dann nicht mit seiner vorgefassten Meinung dahin gehen. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Ja, klar. Natürlich. Natürlich. Und es gibt anscheinend auch einen Dreisat-Film, aber das war auch anscheinend nur so Glorifizierung von dem Klügel. Der hieß Ich bin ein Weltenmensch. Kann man auch online ansehen. Genau, den kann man online ansehen. Den habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, weil ich die Zeitung erst heute gekauft habe. und der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Quantenland. Und dieser ganze Artikel ist quasi einfach auch nur Werbung für das tolle Buch. Ein Buch für Fußfetischisten. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Quantenland. Ja. Wir können die Verfilmung davon sehen. Ja, im Endeffekt, genau, der gibt viele Seminare und es kostet alles extrem viel Geld. Und der Artikel ruft dann quasi dazu auf, dass man sich nicht einfach in die Hände von einem Facharzt geben soll, gutgläubig, und der macht das alles schon. Man muss alle Möglichkeiten ausschöpfen, die es gibt. Sich lieber in die Hände gutgläubig von ihm legen. Zum Beispiel von so einem Aura-Chirurgen. Ja. Es ist schön, dass du sagst, man soll sich nicht dann gutgläubig in die Hände vom Facharzt oder sowas, weil ich glaube, dem echten Chirurgen ist es egal, ob man dran glaubt, dass er die Niere rausgeschnitten hat. Der oder schneidet nicht. Die raus, wenn es sein muss. Ja. Also es ist für mich war das echt so Aufruf zum Unfug einfach. Gibt es eigentlich auch so einen Quantenfriseur, der mir dann so meine Karma-Haare aufschneidet, damit die echten Haare auf genau dieser Länge dann abfallen? Ja, müsste eigentlich funktionieren, wenn das so ist. Aber es gibt, wie gesagt, keine Beweise. Und kann man ja auch wieder welche hinschneiden für Leute, die schon in jungen Jahren einen sehr weit zurückgehenden Haaransatz haben. Ja, das wäre natürlich auch super, cool, wenn man das richtig, könnte. Richtig, richtig coole Aura-Frisur. Ja, ich meine, ohne Scheiß, wenn du dann zu einer Schwarzlichtparty gehst, hast du mal voll einen Afro. Ach, sieht man die Aura im Schwarzlicht? Ich hoffe. Also oder wenn du halt in eine Party gehst, wo jemand halt diese Kirill-Lian-Fotografie macht. Also wurde ja auch erstmal 2004 wurde ja damals die Aura nachgewiesen. Das ist nicht immer so geil, dass es auf den Seiten immer noch steht. Als 2004 zum ersten Mal mit der Kirill-Lian-Methode die Aura nachgewiesen wurde in den USA, bla bla. Das ist echt wieder diese geile alte Parallelwelt, diese esoterische Parallelwelt, in der auch dann diese Quantensprünge immer gemacht wurden und dann immer dann auch wieder aufgeschrieben werden. Und auch wenn die oft genug quasi dementiert werden und von Wissenschaftlern als Humbug herausgestellt werden, das stört die alle nicht, ja. Also für die ist es dann immer noch die Wahrheit. Ja, jedenfalls, ich weiß ja nicht, wie die Erfolgsquote bei richtigen Ärzten ist, aber hier steht, rund 30% aller Patienten, die Gerhard Klügel auf ihrer Suche nach neuen Möglichkeiten konsultiert haben, wurden nachhaltig geheilt. Das ist doch eine sehr beachtliche Anzahl für einen sogenannten schulmedizinisch nicht erklärbaren Zufallsheilungen, oder? Da für Zufallsheiligung, Heiligung wäre es echt viel. Man müsste halt mal wissen, was die überhaupt hatten. Ja, genau, weil hatten die Kopfschmerzen und dann nicht mehr oder... Also, ich habe auch immer so Schmerzen, die mal so kommen und dann mal gehen. Ja. Wenn ich dann jetzt hingehe zum Arzt und sage, ich habe da so Schmerzen und der sagt dann, ja, ich habe die jetzt weggezaubert und nach einer Woche sind die weg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Leute diese Sachen haben. Ja. Also der Artikel fängt damit an, dass eine junge Frau bei dem Typ ist und der macht dann mit so Haustürschlüsseln in ihrer, also mit einem richtigen Haustürschlüssel, schließt er dann so an ihr herum auf. Und damit öffnet er, einen Moment, energetische Schlösser, damit sie nun endlich Kinder kriegen kann. Und schwupps? Und schwupps war sie schwanger. Bam. Nicht von ihm. Oder doch. Auf jeden Fall, dieses genau Schwangerwerden und so, das ist ja immer so ein... Ich glaube, dass viele Leute, und ich habe das aus eigener, also nicht bei mir persönlich, aber aus dem nächsten Bekanntenkreis, miterlebt, wie Leute, die keine Kinder kriegen können, wirklich alles, alles, alles machen, damit sie Kinder kriegen können. Und wenn es halt mit der künstlichen Befruchtung nicht klappt, dann legen sie sich Steine auf den Sack und sowas. Also das machen die wirklich. Und ich glaube, das ist wirklich schlimm für so ein Paar, dass wenn es halt nicht klappt und sie es unbedingt wollen. Auf der anderen Seite kenne ich total viele Leute, die, wenn sie dann einen Termin für die künstliche Befruchtung gemacht haben und dann nur noch eine Woche davon weg sind, dann sind sie auf einmal schwanger gewesen. Oder wenn sie sich einen Hund gekauft haben, weil sie sich gesagt haben, ja okay, dann kaufen wir uns halt erstmal einen Hund und dann sehen wir mal weiter. Wenn der Stress weg ist und wenn die Leute dann entspannt rangehen und sagen, wir müssen uns jetzt keinen Druck aufbauen, dann klappt das schon in den meisten Fällen. Und wenn da halt so ein Typ ist mit einem Schlüssel, der aufmacht und dir sagt, so, jetzt brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, da klappt das auch. Na, wenn das ja schon hilft. Aber das ist ja aber es kostet dann wieder Milliarden Euro. Das kostet 110 Euro die Stunde oder so bei ihm. Das geht. Ja, die Stunde. Was glaubst du, wie lange der mit dem... Was die künstliche Befruchtung kostet? Mehr. Ja, 110 Euro die Stunde. Ich finde, das ist so voll gefährlich, dass man einfach... Muss. Ja. Wie bitte? Ich finde es halt voll gefährlich, dass da dieser Autor von dem Artikel da einfach so schamlose Werbung für Unfug macht und dann... In so einem Magazin. Ja, ohne Anzeige drüber zu schreiben. Ja, also es ist keine Anzeige. In der ADAC-Zeitung könnte ich das ja noch... Der ADAC-Motorwelt. Hier steht halt Heilung als Thema, ja, oben drüber. Es ist... Ja. Ja, es ist ein bisschen traurig. Seit ich nicht mehr zu Hause wohne, kann ich gar nicht mehr die ADAC-Motorwelt hin. Ja, jedes ja. zwei Monate da oder was dir, das toll ist. Kann ich dir nur zustimmen und beipflichten. Da weiß ich gar nicht, was wieder, wo wieder der Autofahrer die Melkkuh der Nation ist. Ich weiß gar nicht, welche Tunnel eigentlich am gefährlichsten ja. sind. Und ja. Oh. Jedenfalls so viel. Wollt ihr das noch sehen? Das kann man ja nicht im das Podcast ist wieder, die war auch schon im Elixier. Das war die, die diesen anderen Artikel geschrieben hat, die ihre Joni gemalten Bilder da immer ausstellt. Echt? Ja, ja. Die sind aber nicht aus der Joni gemalt, nein, die sind aus der sind so gemalt. Aus dem Engelreich und der Sternenwelt. Ja, die hatten wir auch in Folge 20. Brigitte Joost. Brigitte Joost. Ja, ich finde das schön. Das ist jetzt eine schöne Klammerung für ja. die Zeit mit Becker. Es geht immer nur um Jonis. Jedenfalls, ja. It's all about the Joni. Das hat mich sehr aufgeregt und ich glaube, diesen Film, den gucke ich mir auch mal an. Ja, aber im Moment, der Link, der jetzt auf der Homepage ist, der führt ins Nichts. Nein, aber vielleicht kann man den auf YouTubest gucken. Ja, ja. irgendwo. YouTube. ja, das auf ist den ja, Intertubes. Das ist ja, D-Max ist ja eigentlich YouTube. ja, leider, leider nicht so interessant. Was? Der Sender. D-Max? Ja. Ich find's cool. Nee, da kommen doch immer die Dings hier, da wenn die auf diesem Krabbenschiffer sind. Ja, eben, aber ich weiß nicht, warum das eine Serie ist, weil das ist jedes Mal dasselbe. Ich habe anfangs gesagt, das wäre ein Film. Ja, das ist wie Schwertransport auf hoher See. Ja, das ist so blöd. Weil ich gucke immer Mal Bear Grylls. Ja, Bear Grylls, auch mal dasselbe. Das kenne ich nicht. Das ist so ein Bär, der immer grillt. Das ist langweilig. Bear Grylls and his brother Wolf Sotis. ja. Wieder eins zum Interpretieren mitgebracht. Okay. Also müsst ihr die Ohren gut spitzen. Okay. Hol ich meinen Ohrenspitzer raus. Dann packe ich mal schnell den zweiten Kopfhörer rein und hau wieder die D'Angelo drauf. Ja, muss man immer dabei haben. Ohrenspitzer und Ratzefummel. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, einen Waldweg lang. Und dann waren da so ein fetter schwarzer Hase am Straßenrand und als ich an ihm lang gefahren bin, hat er ganz laut Penis gerufen. Dann bin ich fast hingefallen und vor mir standen zwei Autos, wo dann zwei Typen hinweggekommen sind, die mich ausgelacht haben. Der eine davon sah aus wie ein Hase, also hatte Ohren und Fell und die haben ihre Hände immer so komisch zur Begrüßung wie ein Dreieck gehalten, wie so eine Sekte oder so. Dann sind wir was trinken gegangen und da waren ganz viele Leute, die ich kannte. Und dann haben wir Eis bestellt und so ein Penner hat da drauf getatscht, als er uns sagen wollte, was wir für Sorten bestellt hatten. Laut meinem Traum stehe ich auf Banane-Kokoseis. Und dann hat er mein Bier umgeschüttet und ich bin mit den Freunden nach Hause gegangen und wir haben uns fotografiert. Kannst du nochmal vorlesen? Ja, also der hat den Hasen getroffen, der ihn fast vom Fahrrad gepenist hat. Und dann kam dann waren die zwei Typen da, von denen einer aussah wie ein Hase. Ja. Also nochmal ein Hase und dann sind die. Die haben so ein Dreieck gemacht mit den Händen. Okay, und da waren die Leute dann scheiße. Erinnert mich an Donnie Darko. Ja. Das ist genau wie bei Danny Darko. Also mich erinnert dieses Dreieck zum Begrüßen. Mhm. Da gab es früher mal so einen Freestyle-Tricker, der hieß Joe Ego. Und der war auch Praktikant bei Jackie Chan. Und der hatte eine Gruppe, die hieß Multilevel Moves. Und da war das die Begrüßung für. Für Multilevel Moves. Ja. Multilevel Moves. Ja. Und haben die auch mal Penis gebrauchen. Gerufen, oder? Die haben nicht Penis gerufen. Was ist denn das für ein Arschhase? Ja, also ich muss dazu sehen, noch als Ergänzung unter dem Traum steht noch, also das war aber kein sprechender Hase, der da saß. Ja, wie? Das waren diese beiden Vollpfosten, die ein Abspielgerät im Busch hatten und den Hasen davor gesetzt haben und dann das Tonband abgespielt haben, als ich lang gefahren bin. Ist ihm das hinterher das ist ja klar geworden? Das ist ja wie bei TKKG. Ja. Er ist voll der Detektiv, ey. Ja, ist gut, dass es jetzt noch aus so einer übernatürlichen Ecke gibt es jetzt so den presented by M. Night Shyamalan. Den Twist. In Wirklichkeit war es ein Kassettenrekorder. Ja. Und das waren die komischen Dreiecks-Freaks. Ja. Ja. Ja, weiß ich nicht, was man da interpretieren kann. Es ist schon ziemlich interessant. Vor allem dann am Ende, dass noch fotografiert wird. Also, wenn ich mit Freunden essen gehe, dann patscht einer auf mein Essen und sagt, jetzt reicht's, komm, wir gehen nach Hause und fotografieren uns. Also er war ja auf jeden Fall auf so einer Radtour und ich kann da auch sagen, dass das auf jeden Fall viel wiedergespiegelt wird, die Erfahrung, die man so in Ausflugsgaststätten macht, dass da einfach wirklich der Service ziemlich schlecht ist, die Preise ziemlich hoch. Und die Leute unmöglich. Ja, und es ist halt auch voll, dass dann wirklich solche Malheure passieren, wie dass man dann am Ende komplett im Bier getränkt da rausgeht. Und da muss man wirklich aufpassen und auch sehen, ob da man vielleicht einen Picknickkorb sich mitnimmt oder ob man wirklich meint, dass sein Geld da gut angelegt ist. Vielleicht macht er auch die Fotos, um das halt für die Versicherung später nachweisen zu können, wie schlecht die da beschüttet wurden mit dem Zeug. Ja. Ja. Na gut, weil der Ausflug so scheiße war, gibt es dann zur Entschädigung wieder ein Album von Sexy Hasi. So heimfotografiert. Ja. In Unterwäsche mit den roten Glühbirnen. Und Stöckelschuhen. Mhm. Ah, verrucht. Mit F.A. F.A.? Ja, verrucht. Verrucht, ach so. Klingt sehr interessant, dieser Traum. Apropos verrucht, hast du schon 50 Shades of Grey gelesen? Nee. Hast nur du 50 Shades of Grey gelesen? Nee, aber ich hab ja alles darüber gelesen. Und ich fand das nur so erstaunlich, dass das ja aus einer Twilight-Fanfiction entstanden ist, das Buch. Und jetzt das erfolgreicher war als Harry Potter von den Verkaufszahlen. Das ist halt wirklich so diese ultimative Internet-Erfolgsstory, dass man für so ein Forum so eine dumme Fanfiction schreibt, die Vampire bei Twilight haben aber irgendwie nicht genug S&M-Sex. Mhm. Und dann schreibe ich da mal so ein Buch, das kommt dann gut an. Dann finden das alle gut und man sagt, okay, ich kann auch die Vampire weglassen. Und dann kommt das über so ein Self-Print-on-Demand war das. Und dann wird das so erfolgreich. Vielleicht sollte ja der Autor oder die Autorin von der Fritz-Perfect-Geschichte einen Wer ähnlichen weiß. Weg. Vielleicht ist es das Nächste. Vielleicht sollte sie auch mehr S&M reinfinden. Machen wir das jetzt so groß im Podcast, dass die auch bald 60 Shades of Grey schreibt oder so. Ja. Oder 60 Shades of Panic. Oder, ja. Oder of No Panic. 50 Screens. 50 Shades 50 of No Panic. 1000 Shouts of No Panic. Ja. Das leitet mich direkt über zu. Also ich muss sagen, wir haben ja auf dem Cliffhanger aufgehört letztes Mal, aber ich kann mich trotzdem nicht richtig erinnern, was passiert ist. Sie hatten ja Schiffe gewechselt, dann sind die auf diesen großen grün-grau-blauen Dingsplaneten zugerast. Der eigentlich nicht da sein darf. Da war die Stelle, die 1:1 abgeschrieben war aus Per Anhalter durch die Galaxis. Ach, Bernhalter, ich habe erst verstanden Bernhard. Und dachte, Bernhard und Bianca im Känguru. Aus Bernhard und Bianca. Ja. Die Mäuse vor Litze. Horst, die Bärenhalter in der Galaxie. Zuletzt gab es eine große Explosion aus Licht und ein lautes Krachen. Und dann eine unbeschreibliche Stille, gefolgt von einer ohrenbetäubenden Dings? Ja. Und eine 1,35-sekündige Stille. Was dann folgte, war, dass die Sweetheart weiterhin Kurs auf Nisagata nahm, aber völlig umgewandelt war. Hieß es nicht Vaginata? Nein, das hieß Nisagata. Die Kommandobrücke war mit hellblauen Blümchentapeten dekoriert, die Sessel aus Korb mit dunkelblauem Plüsch und in der Mitte befand sich eine runde Bar mit einem schwungvollen Messingtresen. In der einen Ecke standen Zimmerpalmen und andere tropische Pflanzen. Dort, wo das Aquarium vorher war, befand sich eine große Biedermeier-Standuhr. Überall Spiegel, die einen geschickt vermittelten, als sei man im botanischen Garten von Mikado City des Planeten Usurivalli. Stimmt. Wo jeder schon mal war. Ja, ist ein bisschen wie bei Hyperion. Boah, riefen die Guys aus. Du hast uns das Leben gerettet. Fritz Perfekt klopfte Luke begeistert auf die Schulter. Luke errötete leicht und dachte danach erneut an Malaga-Eis, seine Melonen und seine wartende Ehefrau, die gerade Tomaten erntete. Melonen? Tja, sagt Luke. Ich habe eigentlich nur... Das war genial, weißt du das? Den Unwahrscheinlichkeitsdrive einzuschalten ohne die Kontrollmonitore, einfach genial. Die Guys klatschten begeistert Beifall und Winston sang freudig, ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch all. Wohin denn? Nach Malaga. Ach, das war doch nichts Besonderes, meinte Luke verlegen. Wenn man genau hinschaut, wachsen überall Blumen. Vergiss es, antwortete Fritz Perfekt. Was macht eigentlich Ali? Fritz Perfekt zerstreut und stierte auf den Monitor. Inzwischen war die Sweetheart auf der graustaubigen Fläche von Nisargata gelandet. Ali hat ihre Head of Horns um und hört transzendentale Musik. Wie sie mir versicherte, verbinde sie sich gerade mit ihrer Dualseele. Durch die Musik wird Ali gar nichts von der Umwandlung der Sweetheart mitbekommen haben, unterbrach Winston. Kurz seinen Gesang und erstattete Fritz Perfekt Bericht. Das war sicher der Sampler Transcendance. Volume 5. Ich hatte ja gestern überlegt, eine neue Boygroup oder beziehungsweise eine Boygroup zu machen, die so Visual K ist. Und die heißt, das kommt noch in Deutschland. Und die heißt so Manga Boys, so wie Venga Boys mit M. Das wäre ganz cool. Ist Manga eigentlich dasselbe wie Anime? Anime und Manga ist beides ziemlich. Ist das nicht Anime mit Apostroph? Französisches Anime. Wort. Animus. Aber das ist sowieso, also wie heißt das, ein Wort, das das gleiche ist. Pluraletantum. Nee, ich weiß es. Teekesselchen. Ja. Achso. Ja. Oxymoron. Genau. Los, Jungs, nichts wie raus. Fritz Perfekt rieb sich unternehmungslustig die Hände. Winston, öffne die Tür. Wir wollen keine Minute verlieren. Nehmen wir Winston etwa mit? Fragte Kadok. Besser nicht, sagte Fritz Perfekt und blickte irritiert. Kadok will ins Kadok. Und blickte irritiert zu Winston herüber, der unter einer Palme stand und sang. Winston soll bei Ali an Bord bleiben. Außerdem könnten seine Weihnachtslieder uns verraten, denn wir wissen nicht, ob der Planet bewohnt oder unbewohnt ist. Zur Krippe Herr Comet in Bethlehem Stall sang derweil Winston unbeirrt weiter und ließ abwechselnd sämtliche Lampen bei sich aufleuchten. Ob Winston vielleicht doch sowas ähnliches wie erleuchtet ist, fragte Kaspersky. Wenn nicht einmal der Zentralcomputer Aristoplatotes Antworten für uns hat, vielleicht ist man glücklicher, wenn man wie ein Kind an Gott glaubt und Lieder singt. Wir haben jetzt keine Zeit für philosophische Denkspielereien. Nur weil Winstons Lampen aufleuchten, heißt das noch lange nicht, dass er erleuchtet ist. Fritz Perfekt schnappte sich sein Handtuch, die anderen Geist taten es ihm nach und machten sich daran, den Planeten Nisargata zu entdecken. Warum nimmt er sein Handtuch mit? Sind da Liegestühle? Ja. Das ist nur abgeschrieben. Das macht man so bei Douglas Adams. Wer? Die Geist. Der kam aber noch nicht vor. Der will immer ins Douglas. Immer redet über diesen Douglas Adams. Die Geist wanderten über das graue, völlig langweilige Land des Planeten und sahen angestrengt nach vorne, aber vergeblich. Da war niemand zu hören, außer ihre eigenen Schritte, die durch ein ausgetrocknetes Sumpfland hohl und flach klangen. Dazu Sumpf kam ein Eis. Oder trocken? Trockener Sumpf? Sandsumpf. Dazu kam ein eisiger Wind, der Fritz Perfekt regelrecht nervte. Er bückte sich und nahm dann von dem Lehm einen Klumpen in die Hand und warf ihn wieder weg. Also doch nicht trocken. Was? Das nervte ihn schier. Das ist ein ödes Loch hier. Ich bin sicher, das ist Nisargata. Das ist ja Vaginata. Und unser Universum ist voller fruchtbarer Planeten mit exotischen Pflanzen. Wie zum Teufel konnte es uns auf diese armselige Schutthalde verschlagen? Fritz Perfekt schüttelte sich ärgerlich und wollte gerade kehrt machen, als plötzlich zwei schwer bewaffnete Gestalten in Raumfahrtanzügen wie aus dem Nichts erschienen und auf sie stürzten. Halt, brüllte der eine und fuchtelte mit einer bösartigen Kill-and-Die-Instamatic vor Fritz Perfekt Nase herum. Wir brauchen nur den Knopf von dem da. Er zeigte lässig mit seiner Kill-and-Die-Instamatic auf Luke und grinste. Das ist doch der Erdling, wir brauchen dringend seinen Kopf. Ah, Kopf, nicht Knopf. Ich habe die Geschichte falsch verstanden. Wir brauchen dringend seinen Kopf, dann könnt ihr weiterziehen. Wir sind die Polizei von Nisargata, ihr werdet bereits erwartet. Was ihr könnt weiterziehen, aber ihr werdet erwartet. Ohne den Kopf könnten sie weiterziehen. Von Luke. Dann ist er auch befreiter, wenn er nicht so verkopft ist. Ja. Was wollt ihr mit aber meinem Kopf? Ist er da Kopf? Nicht in Dysbalance oder so? Luke fand das eigentlich unerhört, aber doch wiederum komisch. Das ist eigentlich unerhört, aber eigentlich ist das auch lustig, dass sie mir jetzt einen Kopf und Kragen wollen. Mhm, ja. Mit der Instant Kill-O-Matic. Kill and Die Instamatic. Ja. Diesem matschigen, trockenen Wüsten. Naja, der andere Polizist, der sich bisher nur im Hintergrund gehalten hatte, trat vor Luke. Der hat sich aber lange im Hintergrund gehalten. Ja. Idealismus ist ja ganz schön und die Würde in der Forschung, die Suche nach der Wahrheit. Man kommt dann halt doch drauf, dass die einzige Wahrheit diese ist, dass in unserem unendlichen Universum ein Haufen Irrer sitzen, die uns regieren. Also nochmal 10 Millionen Jahre warten oder sich das Geld schnappen und abhauen? Er lachte. Aristoplatotes wird weitere 10 Millionen Jahre brauchen für die Antwort. Wenn wir deinen Kopf in Scheiben schneiden, könnten wir schneller drauf kommen. Aber, meinte Luke vorsichtig, du bist nun mal ein organisches Produkt der letzten Generation der Computermatrix. In deinem Gehirn sind alle Geheimnisse des Universums gespeichert. Wir können dich ungemein gut gebrauchen. Was? Das Geheimnis? Die beiden nickten. Alle Geheimnisse. Wir legen überhaupt keinen Wert darauf, euch umzubringen. Aber wenn ihr den Erdling nicht freiwillig rausrückt, glaubt ihr, ich flitze hier in der Gegend herum, um solche Typen wie euch umzulegen? Ich habe ja wirklich noch was Besseres zu tun. Wir auch, schrieb Fritz Perfekt. Luke ist einer meiner Guys und ihr kriegt seinen Kopf nicht. Ist ja kein das sind Erdling. Die sind die Guys einfach alle immer? Ja. Ja, die Guys. Ich habe auch Besseres zu tun. Ich schreibe Romane und Short Stories. Aber es ist nun mal meine verdammte Pflicht, dich noch heute lebend unten im Lab abzuliefern. Im Lab? Was ist das denn? Luke begann langsam zu begreifen, dass die Polizisten es ernst meinten. Ein Laboratorium. Glaube mir einfach alles, was ich dir sage, und die Sache wird sehr, sehr einfach. Wir brauchen nur deinen Kopf. Glaub mir, das ist in Ordnung. Die wollen den Kopf, aber die wollen ihn trotzdem lebend im Lab abliefern. Ja, die wollen ja nur in Scheiben schneiden. Das macht der Virtual wohl nicht so viel machen. Das ist alles. Der Polizist sagt genau die Sachen, die ich immer erwarte, dass er sie sagt. Was ist das denn für ein Typ? Indem ich einverstanden bin, dass ihr mein Gehirn in Scheiben schneidet, konnte Luke gerade noch sagen, dann geschah etwas Unerwartetes. Ja, wirklich, etwas Seltsames geschah. Ach, ohne ersichtlichen Grund sackten beide Polizisten simultan und lautlos zu Boden. Fritz Perfekt stieß den einen mit dem Fuß an, aber nichts rührte sich. Die Pistolen hingen schlaff in der Hand der Toten. Fritz Perfekt hob sie auf und bemerkte, dass der Versorgungssystemcomputer im Rucksack auf dem Rücken der Polizisten explodiert sein musste. Nichts wie weg hier, schrie Fritz Perfekt und rannte los, die anderen Guys in Windeseile hinterher. Wenn die wirklich Lukes Hirn wollen, dann sollen wir uns spurten. Beim Raumschiff angelangt, bemerkten sie ein kleines Polizeiraumschiff in einem hässlichen Grün. Es machte einen vollkommenen toten Eindruck. Es ist eines dieser unerklärlichen Dinge, wenn ein Raumschiff tot ist, fühlt man es. Trotzdem beeilten sie sich, aus der Kälte in ihr warmes Raumschiff zu gelangen und starteten sofort. Als an diesem sind sie überhaupt an Land gegangen? Ja, dann erst so raus und dann rennen wir zurück durch diese Wüste. Und die machen ja auch nie was. Die bringen ja nie jemand selber um, sondern das passiert immer nur einfach irgendwas. Ja. Das sind total die passiven Helden. Die sind noch schlimmer als Harry Potter in Band 5 und 6. Oder Bella. Oder Bella in allen Bänden. Oder die aus 50 Shades of Grey. Also ich weiß auf jeden Fall, wie wir das auf jeden Fall umändern können, dass es auch ein Welt-Megaseller wird. Man lässt einfach die Raumfahrt-Aspekte weg und die Sci-Fi-Aspekte. Und macht ganz viel Sex dazu und dann... Stattdessen Vampire rein? Nee. Einfach das Übernatürliche komplett raus. Was bleibt denn dann übrig? Nur Skadok. Ali und die Kamele, oder? Ja. Hier ein... Ja, was ist mit Luke und seiner Melonenplantage? Ja, auch. Ja, auch. Sieht also, er nicht aus wie Andy Garcia? Das ist dann ein Sexroman mit Tieren und Pflanzen. Das wird dann sozusagen das neue. Das neue. Das ist wirklich verstörend. Im nächsten Jahrtausend, genau. Im nächsten Jahrzehnt werden dann in dem ganzen hier Sexläden nur noch Kamele verkauft. Ali und die Melonenplantage. Ja. Der neue Film von Tim Burton. Als Melonen spielt mit Ali und die Helena von Amerika. Johnny Depp als Kamel. Als Karton im Karton. Ja, Johnny Depp als Winston. Und Andy Garcia als Luke. Als Luke. Dann würde sich der Autor dieser Geschichte wahrlich freuen. Die hatten ja erst überlegt, Che Guevara so digital wieder zu beleben als Luke, aber es war zu teuer und dann haben sie doch nur Andy Garcia genommen. Ja. Als an diesem Tag, während die Sweetheart damit beschäftigt war, einige Lichtjahre zwischen sich und dem Planeten Nisargata zu legen und draußen die letzten Reste des Lagunennebel vorbeischossen, kippte Luke mehrere Melonencocktails runter, angemixt mit einer extra starken Dosis Wodka, um sich erneut in Form zu bringen. Melonen hatten sie genügend an Bord, die würden noch für einige Lichtjahre reichen. Wow, dann haben die aber echt einige Melonen an Bord. Millionen Melonen. Ja. Millionen. Fritz Perfect und Kaspersky redeten währenddessen über das Leben. Dabei merkten sie Winston, der ruhig in seiner Ecke kauerte. Kaspersky redet doch nur dann, wenn das Ganze wichtig ist. Ja, ist ja wichtig. Das Leben, was ist wichtiger, Becker, als das Leben? Melonen. Mich nervt mehr, dass sie die ganze Zeit über das Leben und ihre dummen philosophischen Eskapaden machen. Das ist aber so komische Philosophie. Ja. Als ob auch der Autor der Geschichte das nicht wirklich philosophisch machen wollte, aber alle zwei Seiten was geschrieben hat. Hey Winston, singst du keine Lieder mehr? Fragte Fritz Perfect misstrauisch. Komm doch mal her. Winston kam langsam herüber und blickte Fritz Perfect betont fragend an. Was ist mit dir los, Winston? Was soll los sein? Mir geht meistens viel im Kopf herum, wenn ich nicht singe. Ich mag nicht singen, wenn niemand von euch zuhört. Und? Mir war langweilig. Und? Da sah ich raus und bemerkte das kleine Raumschiff hinter euch landen. Aha. Ja, es stiegen zwei Polizisten aus, aber die interessierten mich nicht besonders. Nur das Raumschiff war mir unerträglich. Es sah so merkwürdig zu mir herüber, so gehässig. Und weiter? Da bin ich mal darüber und habe mich kurz in das System dort eingestöpselt und dort mit dem Computer geredet. Du hast mit dem Computer von dem Polizeiraumschiff gesprochen? Ich habe ihm drüben mal meine Ansichten über das Universum klargemacht. Als ich ihm dann sagte, ich sei erleuchtet, da beging der Computer vor meinen Augen Selbstmord und ich trollte mich zurück zur Sweetheart. Du Arsch. Ah, no panic, sagte Fritz Perfect entgeistert. Du hast das pannensichere Ethernet-System vom Polizeiraumschiff zu den Polizisten zerstört. Wie hat Fritz Perfect no panic gesagt? Ah, no panic. Und weiter? Entgeistert. Was? Oh, no panic. No panic? Das macht nicht mal Sinn. Entgeistert, hier. So ein Quatsch. Danke, Winston. Fritz Perfect war etwas gerührt, ließ sich dies jedoch nicht anmerken. Fritz Perfect ist so ein saucooler Charakter. Der ist so badass. Der stoischste Typ, gut, den man je getroffen hat. Stoischer als Qui-Gon Jinn. So, ja. Irgendwas schrie Fritz Perfect oder sagte, er ist entgeistert. Aber ganz cool blieb er. Nicht so richtig rüber. Aber wie, er hat das pannensichere Ethernet zerstört in dem Raumschiff und dadurch sind jetzt die Polizisten gestorben. Ja. Das ist sehr pannensicher, wenn das einfach so, du musst das Raumschiff kaputt machen und dann... Ja, wenn er ihm halt die Ansichten über das Leben sagt. Die hat auch noch Kaspersky nicht, aber... Ja. Sondern nur Norton. Alles regt mich auf. Alles. Aber vielleicht das Folgende nicht. In diesem Moment erschien Ali, gefolgt von Akbar in der Kommandozentrale. Ja, ich hatte gehofft, Alis Ehemann. Was ist denn hier los gewesen? Erkundigte sie sich gähnend und betrachtete staunend die neue Innendekoration. Sie blickte unauffällig zu Luke herüber, der unter einer Palme stand. Es war zu vermuten, dass sich in Lukes Inneren so einiges in diesem Moment abspielte, aber eines war sonnenklar. Auf Lukes Gesicht spielte sich überhaupt nichts ab. No panic, wir sind auf dem Kurs zur Erde und werden mit allergrößter Sicherheit den blauen Planeten noch heute sichten, sagte Fritz Perfect. Akbar hatte gerade vor, ein wenig an der Palme zu knabbern. Da rief Ali: Akbar, nicht, Dann drehte sie sich zu Fritz Perfekt. Gutes Zählen. Ich möchte nach Alpha Lemuria zurück. Außerdem wird Luke nun im Universum gesucht. Die von Nisagata sind längst hinter uns her. Alpha Lemuria aber ist kamoufliert. Dort findet uns niemand und außerdem können wir die Heilige Mutter nicht einfach diesem finsteren Commander Rasmunditi der Syrakusa überlassen. Ich muss sofort nach Malaga, rief Luke entsetzt aus. Ich muss sofort nach Malaga, äffte Ali Luke nach. Wegen dir haben wir überhaupt diese Probleme. Winston hat dich und euch alle gerettet. Er kam vorhin zu mir, um mir ein wenig Trost zu erhalten und sich auszusprechen. Groovy kam mit einer Ladung Pancakes herein und servierte. Die Idee ist gut. Lasst uns den Planeten dort gemeinsam aufsuchen. Aber er ist kamoufliert. Wie finden Sie den? Vielleicht, weil sie schon mal da waren, wissen sie, wo das ist. Auf Alpha Lemuria. Ja. Einverstanden, aber ich übernehme auf Alpha Lemuria die Küche, dann jeden Tag Pancakes. Das kommt mir bald zu den Ohren heraus. Abgesehen, dass ich noch nie so viel Chaos in meinem Leben hatte, seitdem du und Luke zusammen mit mir intergalaktisch reisen, bleibt mir tatsächlich nichts anderes übrig. Fritz Perfekt blickte Ali verdutzt an und kratzte sich dann sorgfältig hinter dem rechten Ohr. Der Planet Nisagata ist die Architektenzentrale des Universums. Und wenn diese scharf auf Lukes Kopf sind, ist das nicht ganz ungefährlich. Ich vermute mal, die Auffangtrupps von Nisagata erwarten uns bereits in einem breiten Gürtel um die Erde, meinte Fritz Perfekt und kratzte sich nun sorgfältig hinter dem linken Ohr. Das fällt dir jetzt erst ein? Luke war rot angelaufen vor Zorn. Warum muss es überhaupt mein Kopf sein? Er drehte sich zu Ali. Warum nicht Alis Kopf oder sonst wer von euch? Das ist jetzt aber ziemlich assi. Ach, mein Kopf, ja? Ali lachte amüsiert. Warum nicht Groovys Kopf? Darum geht es doch. Wir sind Dualseelen und werden so interessant für Nisagata. Dualseelen? Rief ihn alle Geist fragend. Was ist das denn? Das geht nun aber doch zu weit, euch auch noch über Dualseelen einen Vortrag zu halten. Nur so viel, dass unsere Seelen geteilt sind, solange man in einer niedrigen Schwingung ist. Bei der Begegnung mit der Dualseele entsteht durch eine ungeheure Liebeschwingung der Aufstieg von Kundalini und dadurch, dass sich Kundalini auslöst, schwingt man höher und die Moleküle vereinigen sich. Es findet ein Prozess statt und das wollen die von Nisagata nun mit allergrößter Sicherheit erforschen. Das Dualseelengeheimnis. No panic. Fritz Perfekt genehmigte sich nun einen Melonencocktail. Warum wissen wir nicht, aber was wir wissen ist, die von Nisagata wissen es, was nicht heißt, dass wir es nicht auch irgendwann herausfinden. Und jetzt sollen wir erstmal die Kopfgeldjäger von Luke loswerden, murmelte er und schaltete den Unwahrscheinlichkeitsdrive an. Einen Augenblick lang passierte nichts. Dann, ungefähr nach einer Sekunde oder so, passierte immer noch nichts. So, und damit Becker uns nicht verlassen muss, mache ich hier noch einmal einen Cut. Nein! Dann beim nächsten Mal werden wir vielleicht fertig. Ich will, dass es aufhört. Wir lassen das jetzt immer in dem Status, Becker, damit du wiederkommen musst. Ihr seid so gemein. Aber man sieht doch wirklich, wie so esoterische Prinzipien und, oder was heißt Prinzipien, einfach so Anschauungen und Ideen einfach nur, ich weiß gar nicht, ob man das richtig Prinzipien oder sowas nennen kann oder Theorien, wie das doch so eine Geschichte bereichern kann. Ja, finde ich auch. Zum Beispiel, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt was hier über die Dualseele erfahre heute, als ich mich jetzt vorhin hier hingesetzt habe, um aufzunehmen mit euch. Ja, also ich muss sagen, ich für mich ist das schon ein bisschen veraltet mit der Dualseele. Ich habe eigentlich schon immer Quadseele, weil es einfach schneller ist. Weltweit inzwischen. Weltweit. Ja, die Geschichte ist so schön. Also sind Luke und Ali ein Paar, aber Luke hat auch eine Frau. Ja, aber Ali hat ja auch einen Ehemann. Aber es ist nicht so klar, wer das ist. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass ich tatsächlich, ich hatte mir vorgenommen, an einer Stelle Schluss zu machen für heute, an der steht, und dann passierte nichts. Dann ging es tatsächlich weiter in dem Buch, eine Sekunde lang, und dann passierte immer noch nichts. Ja. Dass das tatsächlich da stand, obwohl ich das ja nicht gelesen habe vorher. Das ist auch für dich immer ein neues Erlebnis. Ja. Das sind immer persönliche Siege, die man davonträgt, wenn man so einen Podcast aufnimmt. Ja, gefällt mir gut. Eine schöne Geschichte. Ja, und wenn du jetzt so zurückblickst auf deine Zeit hier im Podcast. Ja, wie war das? War das ein gutes Praktikum? Besser als beim Glasaugenmacher? Ja. Was? Warte, ich spiele kurz die Auf Wiedersehen-Musik ein. One moment in time. Ich habe viel gelernt bei euch. Ich hatte viel Spaß und neue Freunde habe ich auch gemacht. Oh. Und das Internet habe ich neu entdeckt. Hast du auch viele freundliche Nachrichten gekriegt über soziale Netzwerke? Nee. Ach, top. Der Kaffee, finde ich, ist auch wirklich besser geworden in den letzten Folgen. Man muss ja mal einen schlechten Spruch darüber machen bei Praktika. Genau. Ich habe hier nie Kaffee gemacht. Dann war es kein Praktikum. Also von uns aus würde ich sagen, also du kriegst auf jeden Fall eine Urkunde. Eine Ehrenurkunde. Mach mal Word an, komm. Siegerurkunde. Nee, ich habe hier eine gefunden auf der Seite von dem Doktor, den du da hattest. Da ist eine Urkunde auch verlinkt. Hiermit löse ich, Name, Vorname, geboren am, mich von allen in der Vergangenheit auf ewig geleisteten Eiden und Gelübden, Doppelpunkt, der Armut, der Keuschheit, der Unterordnung unter Personen und Organisationen, der Unterordnung unter die Mächte der schwarzen Magie, der Fahneneide, der ewigen Bindung an Personen und Organisationen. War das nicht schon? Ah nee, die Unterordnung und die ewige Bindung ist was anderes. Der ewigen Rache, des ewigen Schweigens, der ewigen Verdammung, der Selbstkasteiung sowie auch von allen anderen hier ungenannten Gelübden und Eiden und bin jetzt frei für die Fülle und den göttlichen Segen des Universums. Gleichzeitig segne ich mich selbst und alle anderen Personen bei der Leistung der Eide und Gelübde mit, die bei der Leistung der Eide und Gelübde mitgewirkt haben. So ist es, so ist es, so ist es. Punkt. Ort, Datum, Geburtsort, Unterschrift. Und was macht man damit? Weiß ich nicht, da war so Urkunde verlinkt. Da stand oben Urkunde hier und da habe ich drauf geklickt. Das ist deine Urkunde. Damit löst du dich von deinem Gelübde zur Armut. Ja. Das freut mich. Mhm. Ja, das war's für den Podcast, oder? Ja. Ich habe also jetzt nichts mehr. Man kann uns natürlich wie immer, also man kann jetzt stagnieren wieder die Facebook-Likes, wo wir keine Werbung mehr schalten. Richtig. Man kann uns also auch ruhig nochmal einen zweiten Account bei Facebook machen und uns damit auch liken. Ja, genau. Unter dem Ursprungsnamen zum Beispiel, das ist ja eigentlich auch immer ein schöner Schnitt im Leben, wenn man einen Ursprungsnamen bekommt und sagt, okay, jetzt machen wir erstmal einen zweiten Facebook-Account damit. Richtig. Mit einem schönen bescheuerten Bild von Alf oder so. Bei wie vielen Likes nehmen wir wieder auf? Jetzt haben wir 213, das nächste war 312. Okay. Das ist ja das ist wie bei Harry Potter mit so gedrehten Zahlen, ja. Und dann war Twitter sind wir auch alle. Ja, stimmt. Henning at Benkei Dingsbums. Henning at Benkei 2000. Tim und Roger at ihren eigenen Namen. Genau. Und Henrik at Sun Sun Ciao. Genau. Und Becker hat immer noch kein Twitter, oder? Nee, ich weigere mich auch. Und wir wurden geflattert auch wieder, glaube ich, wahrscheinlich. Ja, wurden geflattert von ein paar Leuten. Die Leute haben auch positive Reaktionen auf die letzte Folge gegeben. Das fand ich auch schön. Die meinten, das war nicht so scheiße, wie als Becker nicht da war. Ja. Aber das war, wie gesagt, die haben das nicht verstanden, dass es Meta war, dass wir extra nicht so lustig waren in der Folge davor. Ja. Das war ja das Lustige dran. Ja, das war ja das Lustige. Mhm. Genau. Aber das war halt eine Meta-Folge. Deswegen haben wir die andere Meta-Folge ja auch nicht gesendet. Richtig. Na, ihr ganzen Spinner aus Querfort. Und Querfort mit Anführungszeichen. Man darf sich auf Henning freuen. Genau. Der mich auch frischen Wind in unsere Segel blasen. Okay. Ich glaube, das sind die guten Abschiedsworte. Und ich denke, nächstes Mal schauen wir mal, mit wie vielen Leuten wir dann aufnehmen. Und jetzt im Anschluss folgen die Tagesthemen. Ansonsten würde ich sagen, wie immer, wir sehen uns in der nächsten Edition. Dum, dum, dum. Alles. Alle Dinos. Ja, und zwar inklusive Iguanodon und Iguanodon Baby. So geil. Iguanodon Baby. Iguanodon Babies fand ich immer besser als die echte Serie. Ja. Iguano Babes. Iguanodon Babies. Ach nein, das war nur so ähnlich. Gut, worum geht's heute? Heute geht es um die Humoralpathologie. Ah, also erst sage ich Hallo. Mhm. Dann stellen wir uns vor. Dann gibt es Ursprungsnamen zu verteilen. Okay, dann... Hast du dir den super special Ursprungsnamen von dem Typen, der gesagt hat, ihr habt nicht vergessen? Ich habe einen Ursprungsnamen für den, ja. Okay. Und dann haben wir ja noch Dings. Harry Potter. Mhm. Ich mache da Ptah und Osiris. Ptah. Und ich stelle noch das Buch vor. Also ich habe das auch so gekürzt, dass nur die wichtigen Teile... dass wir nicht zu viel vorlesen, aber beim 150-seitigen Buch kann man ja so 3 Absätze aus einem Kapitel vorlesen, denke ich. Ja. Mhm. Oder Tim, was meinst du? Ja. Ist das rechtlich? Sind wir dann noch in dem... Ja, ja, das ist Satire dann dafür. Nicht, dass der Papst kommt und uns verklagt. Und dann habe ich noch mein Special-Buch. 365 geile Sextipps. Ja, das ich erweitert habe um 2 weitere Sextipps. Eigentlich nur um einen, aber den habe ich mit zwei Bildern bewildert. Wunderbar. Ich muss ja schon sagen, was es denn Schaltjahr ist. Dann muss man einen Tag ganz ohne Sextipp auskommen. Genau, um Gottes Willen. Deswegen habe ich es ja erweitert. Dann habe ich noch die ominöse Kiste mitgebracht, aber ihr wisst ja, was drin ist, aber die ist für Lecker als Abschiedsgeschenk. Ja. Und was habt ihr so in euren Tag? Ich habe einen Traum und den Fritz. Okay, cool. Ich habe nichts. Ich habe 2 Sachen. Ja? Eine Sache. Und zwar habe ich nochmal diese wundervollen, erfolgreichen Wünschenkarten mit. Ja. Und da können wir ja mal zwischendurch sowas vorlesen. Ja. Schön. Ja, kann man was wünschen. Schön unsinnig. Wish you what? Ich wünsche mir einen Dinosaurier-Puzzle. So bringen sie Abwechslung in ihr Schlaf. Da kann man echt gut einfach nur Stopp sagen und irgendeine Seite aufschlagen, weil die sind alle bescheuert. Stopp. Ja, okay. Machen Sie mit Ihrem Partner unbedingt einen romantischen Urlaub im Oktober. In diesem Monat befindet sich der Testosteronspiegel des Mannes auf seinem jährlichen Höhepunkt. Aha. Ja. Das ist wieder einer der esoterischen Sextipps. Das ist ja komisch, deswegen werden ja auch die meisten Kinder 9 Monate nach dem Oktober geboren. Mhm. Wenn man sich das so anguckt, dann ist das so eine Traube. Im Oktembrium. Ja. Und sonst, ja, machen wir einfach Hallo und Tschüss, ne? Okay. Okay. Hallo. Tschüss. Dann sind wir fertig.